Ich esse. Ich weiß, was ich essen will. Ich weiß, wie viel ich wovon essen muss. Wie viel ich wovon essen sollte. Ich weiß, woher ich es bekomme. Und ich weiß, dass alles andere als das, was ich esse, unnormal wieder natürlich und krank ist und mich anekelt. Datensuppe. Momentan noch ohne Ryde Burns. Aber ja, der kommt noch. Ja, der kommt wahrscheinlich noch, hoffen wir. Ja, der Ryde Burns hat mich angeschrieben, er hat irgendwelche Provider-Probleme und ich soll halt auf jeden Fall heute die Datensuppe hosten. Was er mir dann so ein paar Minuten vorher über Twitter geschrieben hat, was man ja auch in seiner Timeline nachlesen kann, wo ich dann erstmal so überrascht war, Datensuppe soll ja angeblich schon in 12 Minuten anfangen und jetzt mal eben hier schnell alles auf die Beine stellen, aber hat ja dann doch noch geklappt, auch wenn es halt wieder hier 11 Minuten zu spät ist. Natürlich habe ich im Schlepptau wie immer die auch zur Datensuppe mit dabei gehört und die Datensuppe immer würzt, die Annika von gulli.com. Hallo Annika. Hallo. Freut mich, dass ihr wieder alle zuhört. So wie immer. Alle da außer Burns. Genau. Woran wir schon wieder merkt, dass wir definitiv nicht vom KGB sind. Denn wie wir seit Jagd auf Roter Oktober wissen, gehen die Russen ja nicht mal ohne Toilette, auf die Toilette ohne einen Plan. Ja. Aber von welchem Geheimdienst wir sonst sind, das muss man natürlich dann noch feststellen. Ja, das dürfen wir auch nicht verraten. Ja, wir dürfen schon verraten, oder müssten wir die Leute erschießen. Ja, gebt mal bitte alle eure Adressen. Genau. Weil wenn wir das jetzt verraten, dann kommen wir bei euch alle persönlich vorbei und dann gibt es eine Kugel in den Kopf. Jo. Nein, das würden wir nie machen, da haben wir ja gar keine Zuhörer mehr. Das stimmt natürlich. Außerdem bin ich ja eigentlich relativ menschenfreundlich, das glaubt mir nur irgendwie komischerweise niemand. Annika ist menschenfreundlich, da habt ihr es gehört. Okay, also weil wir uns ja jetzt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, auf was sich der Ryde Burns hier vorbereitet hat, thematik oder themenmäßig. Du meinst, du weißt nicht, ob er sich vorbereitet hat. Ja, oder so, oder ja, richtig, gut gesagt. Aber die Annika hat mir gerade schon in der Pre-Show verraten, dass sie auf jeden Fall ein paar Updates zu Manning, also zu Bradley Manning hat. Da gab es ja dieses Motion Hearing und zu dem lieben Julian Assange, der jetzt bekannt gegeben hat, er würde gerne Senator in Australien werden. Ja, und ich würde einfach mal sagen, wenn du nicht noch irgendwelche Anliegen hast, dass wir einfach mal direkt damit einsteigen, dann haben wir nämlich schon mal einen wichtigen und guten Content direkt von Anfang an mit dabei. Moment mal eben, mach mal irgendwie noch was anderes. Mir wird im Chat hier gerade gesagt, ich werde zu laut, dann werde ich das Mikro noch mal ein bisschen leiser stellen. Ich hatte das zwar umgestellt, aber scheinbar hat er es wieder nicht behalten hier. Ja, kein Problem, ich regel dich mal eben hier bei mir runter im... Ja, oder das. Im virtuellen Mixer, so Pegel... Ja, negiert, frag gerade nach New York, dieses Reoccupy, da würde ich auch gerne noch ein bisschen drüber sprechen, aber das wollten wir dann hinterher machen. Wir fangen jetzt erstmal, denke ich, mit WikiLeaks an und dann machen wir es hinterher. Genau, dann haben wir nämlich mehrere Themen, die passen. Ich habe dich jetzt von der Stimme her ein bisschen hier leiser gedreht, müsste man eigentlich jetzt im Stream merken, also ich habe mal hier 10 runtergedreht. Ist besser jetzt? Test 1, 2, 3. Ich erkläre den Krieg gegen die Sowjetunion. Das hat Ronald Reagan angeblich wirklich mal als Mikrofontest gesagt. Bloß blöderweise war da wirklich noch kalter Krieg. Das hätte auch ins Auge gehen können. Aber ja. Reagan war ja eben ein bisschen komisch. Das hätte wirklich ins Auge gehen können. Ja, okay. Womit würdest du denn gerne anfangen? Direkt mit den Manning-Updates? Oder? Ja, ich würde sagen, wir fangen mit Manning an, wie schon hier traditionell. Aber ich bin den Jungs, glaube ich, immer noch zu laut. Kannst du da bei dir noch was machen? Ja, klar, da kann man noch was machen. Gut, also Manning hat ja diese Woche, ja, Free Speech, wir wissen, dass ich immer noch zu laut bin. Ja, rede ruhig weiter. Ich meine, wenn du zu laut bist, dann könnte man ja auch freundlicherweise sein eigenes Headset ein kleines Stück runterdrehen. Ja, dann bist du vermutlich zu leise. Ja gut, ich kann ja auch mal Mikro näher am Mund machen. So, jetzt habe ich dich im virtuellen Mixer auf 30%. Das ist eigentlich schon recht wenig. Das sollte aber ja, jetzt Free passen. Speech meint jetzt passt. Okay. Hoffen wir es mal. Gut, also Manning hatte ja diese Woche, wie gesagt, das Motion Hearing. Das bedeutet halt im US-Recht, Motion sind halt diese Anträge, die gestellt werden können. Und das bedeutet halt, dass die Verteidigung und die Anklage verschiedene Anträge stellen können bezüglich des Protests. Und in diesem Hearing wurden jetzt erstmal drei Anträge von Mannings Verteidiger David Coombs verhandelt. Und es wurde auch der Termin für die nächste Anhörung bekannt gegeben. Allerdings noch kein endgültiger Prozesstermin, auch wenn man vermutet hat, dass dieser endgültige Prozesstermin dann bekannt gegeben werden könnte. Aber das wird noch dauern. Die Richterin Colonel Denise Lind hat gesagt, dass es noch 4 bis 6 Anhörungen voraussichtlich geben wird, bis dann die endgültige Hauptversammlung stattfindet. Und es war also ganz interessant, ein paar unerwartete Entwicklungen. Also erstmal die Anträge waren recht interessant. Der vermutlich relevanteste Antrag von David Coombs war einer, dass er verlangt hat, dass er die Aussagen von einem gewissen Personenkreis zu Protokoll nehmen darf. Ich habe darüber auch bei Gulli geschrieben und ich habe bei Gulli noch einen Artikel verlinkt von Kevin Gostula, der bei dem Vortrag anwesend war. Die könnten wir beide in die Shownotes packen. Und was also dieser Antrag befasste sich halt mit den sogenannten OCAs, Original Classification Authorities, was halt im US-Militärjargon die Personen sind, die dafür verantwortlich sind, dass diese Geheimdokumente ursprünglich in eine bestimmte Geheimhaltungsstufe eingestuft wurden. Es gibt ja verschiedene Stufen. Es gibt irgendwie dieses Confidential, also vertraulich. Es gibt Secret und dann gibt es noch Top Secret. Davon hat Manning aber nichts geleakt. Und dann gibt es noch irgendwie die Zusatzeinstufung No Foreign. Das bedeutet keine ausländischen Staatsbürger, No Foreigners. Wer Tom Clancy liest, der weiß das auch so. Der Rest kann es bei WikiLeaks auch oder auf Wikipedia nachlesen. Und diese Original Classification Authorities, die sind halt laut David Coombs mit ihren Aussagen deswegen relevant, weil sie halt so eine gewisse Schadenseinschätzung geben können. Er glaubt halt, dass diese Personen kompetent sind zu beurteilen, ob durch diesen Leak tatsächlich die nationale Sicherheit der USA gefährdet wurde. Und die nationale Sicherheit der USA ist natürlich spielt in diesem Prozess eine große Rolle, weil ja Manning vorgeworfen wird, den Feind unterstützt zu haben. Es wurde jetzt auch im Rahmen dieses Motion Hearings das erste Mal genauer angegeben, wer dieser Feind denn überhaupt sein soll. Und zwar wurde tatsächlich behauptet, dass Manning durch seinen Leak an WikiLeaks indirekt womöglich Al-Qaida unterstützt haben könnte. Das ist natürlich sehr problematisch. Wenn ich jetzt Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle, dann könnten sie indirekt ja bei Gott weiß wem landen. Das heißt, du kannst gegen jeden, der eine Information öffentlich macht, auf diesem Wege was konstruieren. Richtig. Und also diese Aussagen der Original Classification Authorities hält Coombs deswegen für relevant, weil er halt der Ansicht ist, dass die nationale Sicherheit nicht gefährdet wurde oder nur ganz gering. Dass das aber öffentlich nicht zugegeben wird, um halt gegen Manning einen besseren, gegen ihn besser gerichtlich vorgehen zu können. Und er glaubt halt, dass entsprechende Aussagen getätigt wurden, die aber nicht zu Protokoll gegeben wurden. Und er möchte halt diese Aussagen vor Gericht verwenden dürfen. Dieser Antrag wurde von der Richterin aber abgelehnt. Sie hat gesagt, dass der Richter der Mannings Artikel 32 Anhörung im Dezember geleitet hat, Lieutenant Colonel Paul L. Manser, dass der eben diese Aussagen angemessen berücksichtigt hätte und dass er nach den geltenden Vorschriften halt entschieden hätte, wen von diesen OCAs er vor Gericht als Zeuge lädt. Allerdings wurden von Coombs Zeugenliste über die Hälfte der Zeugen abgelehnt. Darunter halt auch viele OCAs, bei denen es sich häufig um ranghohe US-Regierungsbeamte handelt. Aber die Richterin hat halt gesagt, keine Chance. Das ist halt alles mit rechten Dingen zugegangen, ihrer Meinung nach. Und deswegen müssen da keine Aussagen zu Protokoll genommen werden. Und sie ist auch der Ansicht, dass Coombs diesen Antrag nur gestellt hat, weil seine Zeugenliste größtenteils abgelehnt wurde in dieser Artikel 32 Anhörung, was natürlich sein kann. Aber sie hat gesagt, das ist halt keine Art und der Anon Bot meint, ich müsste lernen, wie man die Offiziers gerade ausspricht. Ja, mein Wissen, da bezieht sich auch jetzt auf ein paar Staffeln Star Trek, also kann schon sein, aber das ist mir auch wurscht. Also ganz ehrlich, es weiß jeder, was gemeint ist. Der Anon Bot ist ein Dude, das ist eh dein bester Freund, von daher gibt er einfach nichts drauf und erzähl weiter. Achso, das ist der Dude. Aber ich bin nicht der Dude. Die sind wir alle nicht. Nein. Naja, jedenfalls, ja, also was noch zusätzlich ganz interessant war in dieser Anhörung, ist tatsächlich, dass Coombs den Antrag gestellt hat, dass sämtliche Anklagepunkte gegen Manning fallen gelassen werden. Und zwar hat er das folgendermaßen begründet. Er hat gesagt, dass Manning vorverurteilt worden ist und dass kein fairer Prozess gegen ihn zustande kommt, deswegen, weil bestimmte Geheimdokumente der Verteidigung nicht zur Verfügung gestellt wurden und diese deswegen sich nicht angemessen auf den Prozess vorbereiten konnte. Das ist natürlich jetzt ein sehr dreister Schritt von Coombs gewesen und auch ein sehr überraschender, aber er ist ja, wie wir wissen, immer für eine Überraschung gut. Er hat ja in dieser Artikel 32-Anhörung auch schon verlangt, dass der Richter wegen Befangenheit zurücktritt. Mhm. Beides ist nicht völlig ungerechtfertigt, aber trotzdem, er hat schon gigantische Eier, glaube ich. Und er hat halt gewisse Geheimdokumente immer wieder angefordert, aber er hat sie halt nicht bekommen. Von der Anklage. Und deswegen sagt er, dass die Verteidigung wäre benachteiligt und dadurch wäre halt eine Vorverurteilung Mannings zustande gekommen und dementsprechend müssten die Anklagepunkte gegen ihn fallen gelassen werden. Da ist bis jetzt natürlich nichts draus geworden. Ich weiß nicht, ob dieser Antrag später nochmal extra verhandelt wird oder ob der jetzt irgendwie ad acta gelegt worden ist. Aber es hat auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt. Und das ist einfach so, die Handhabung von Geheimdokumenten spielt in diesem Prozess eine große Rolle. Das ist einfach, ja, Coombs sagt halt, er muss diese Informationen haben, damit er Manning angemessen verteidigen kann, aber die Verteidigung will sie halt nicht rausgeben, wegen nationaler Sicherheit und Geheimhaltung und so weiter. Die Anklage will sie nicht rausgeben. Und das ist natürlich sehr problematisch. Und dann hat Coombs sich das angehört, warum sie diese Dokumente nicht rausgegeben haben, und dann hat er gesagt, das überzeugt ihn nicht und hat halt diesen Antrag gestellt. Und ja, wie Jackal im Chat schon geschrieben hat, ihr dürft auch gerne Fragen stellen zu diesem Thema oder auch zu allen späteren. Die beantworten wir dann noch hier gerne on air. Wie ist das jetzt eigentlich mit Manning? Weil, ja gut, ich gebe zu, ich verfolge das ja nicht immer so konstant, wie du das tust. Er ist doch jetzt schon vom Militärgericht verurteilt worden zu einer Strafe, oder steht nein, das nein, mal ist aus? Er nicht. Nein, immer noch nicht, okay. Nein, er hat jetzt halt mehrere Anhörungen und irgendwann wird dann die eigentliche Verhandlung stattfinden. Okay. Und da kann er dann verurteilt werden. Und die haben das jetzt wahrscheinlich über den Wege versucht, wenn man ihn jetzt noch irgendwie so nachlegen könnte oder dabei legen könnte, dass er mit seinem Leak, also mit den Informationen, die er preisgegeben hat, damals dadurch Al-Qaida oder keine Ahnung was unterstützt hätte, ja, dass man ihn noch mehr aufbrummen könnte. Nein, diese Anklagen gegen ihn stehen schon fest. Hm. Aber der Hauptanklagepunkt ist halt ein Verstoß gegen den Espionage Act, ist halt diese Unterstützung des Feindes, was potenziell ein Delikt ist, auf das die Todesstrafe steht, die Verteidigung in seinem Fall aber nicht, die Anklage in seinem Fall aber nicht fordern wird, sondern die wird eine lebenslange Haftstrafe fordern. Und das ist eben der Hauptanklagepunkt gegen ihn und den versuchen einfach die Ankläger jetzt zu untermauern. Ja, gut, die Untermauerung. Ja, das finde ich mal lustig in den USA. Die sagen immer, er hätte den Feind unterstützt. Also die gehen davon aus, dass Al-Qaida der einzige Feind von den USA wäre. Weil wenn man so... Nein, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, sie gehen davon aus, sie haben überall Feinde. Ja, richtig. Letztendlich ist der Feind vermutlich die kritische Öffentlichkeit. Aber das können sie natürlich nicht so sagen. Das können sie so nicht sagen. Weil sie hätten ja auch mit dabei schreiben können, er hätte mit den Informationen nicht nur die Al-Qaida unterstützt, sondern auch die Russen, China und keine Ahnung was oder Nordkorea. Ja, natürlich. Und ja. Ich denke auch, wenn es jetzt 20 Jahre eher passiert wäre, dann wären es die Russen gewesen. Die USA brauchen einfach irgendein Feindbild. Sie brauchen einfach irgendeinen Feind von außen, damit sie ihre eigenen Leute kontrollieren können. Ja, am besten einen Feind, wo es immer viel Öl im Lande gibt. Nee, das sind irgendwelche Bauernopfer, glaube ich. Aber sie brauchen halt irgendwen, den sie als Feindbild aufbauen können. Früher im Kalten Krieg waren es halt die Russen und es ist ihnen dann abhanden gekommen. Da macht sich der Terrorismus ja jetzt ganz gut. Ja, der macht sich wirklich in dem Fall gut. Vor allen Dingen seit dem 11. September. Ja, ja, eben. Ja. Naja, ich meine, so anders als unter McCarthy ist es vermutlich im Moment gar nicht. Wenn du das Falsche sagst, kriegst du heute auch wieder Probleme. Ja, das ist ja wirklich so. Man kann ja das beste Beispiel da auch Österreich nehmen. Irgendjemand zitiert ein paar Tweets und kriegt dafür eine Hausdurchsuchung. Und ja, das ist heutzutage leider so. Wenn man halt das Falsche sagt, dann kann man dafür auch mal Ärger bekommen, obwohl man eigentlich davon ausgeht, dass man ja das Recht zu zitieren und zu sprechen und keine Ahnung was hat. Aber gut, bei Manning in dem Fall ist es natürlich eine andere Sache, wenn das unter dem Espionage Act fällt. Wann sind denn jetzt die nächsten Gerichtstermine, so dass es da wieder Updates geben könnte? Also die nächste Anhörung wird am 24. bis 26. April stattfinden. Und dann wird man halt wieder mal erfahren, entweder wann die nächste Anhörung stattfindet oder auch schon mehrere Termine bis einschließlich zur Hauptverhandlung. Okay, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was dabei rumkommt. Was meinst du denn persönlich, wie lange sich das noch ungefähr hinziehen könnte, bis da endlich mal oder halt bis da mal ein Urteil gefällt wird von den Also ich vermute Richtern mal, und so dass weiter es, aus? ja, ich vermute mal, dass es noch dieses Jahr passieren wird. Also die Verteidigung hatte gefordert, dass im Juni schon die Hauptverhandlung stattfindet. Das sieht derzeit eher unwahrscheinlich aus. Inoffiziell, gerüchteweise, wurde wohl der August als Termin für die Hauptverhandlung diskutiert. Aber ob das tatsächlich stimmt, weiß man noch nicht. Aber ich denke, es wird noch dieses Jahr passieren. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja. Hat denn der Chat noch Fragen zum Thema oder möchtest du noch weiteres zu dem Motion Hearing sagen, was jetzt zuletzt mit dem Brett Manning stattgefunden hat? Also ich habe eigentlich alles Wichtige erzählt, aber ich beantworte natürlich gern Fragen. Ja, deswegen, der Chat, der ist halt so ein bisschen fragevoll oder hat keine Fragen dazu. Man weiß es nicht. Ja, ich glaube, die sind relativ ruhig heute. Der Wright Burns ist immer noch nicht aufgetaucht. Vielleicht werden sie alle gerade hausdurchsucht, weil sie nicht laut genug gesagt haben, dass sie nicht der Dude sind. Ja, Schildmann. Hannibal fragt, wie Manning im Moment inhaftiert ist. Also er ist in Fort Leavenworth im Militärgefängnis inhaftiert seit einer Weile. Und die Haftbedingungen da sollen wohl relativ human sein. Also er kann mit anderen Gefangenen interagieren und kann halt auch entsprechenden Freizeitaktivitäten nachgehen. Und er hat halt sehr viel Kontakt zu seinem Anwalt, weil er im Moment jetzt natürlich die Anhörung und den Prozess vorbereitet. Gut. Kann der Richter den Manning nicht eigenmächtig zum Tode verurteilen? Fragt hier jemand. Ja, das kann er in der Tat. Diese Empfehlung der Staatsanwaltschaft, das ist wie auch in Deutschland, da braucht sich der Richter nicht dran zu halten. Hat er Internet, wird auch gefragt. Nein. Er hat kein Internet und ich glaube auch, dass wenn er Besuch bekommt, immer jemand zuguckt oder das Ganze überwacht wird. Das war ja der Kritikpunkt der UN auch. Ach genau, das ist nämlich noch eine Sache, worüber ich reden kann. Es ist auch diese Woche ein Bericht der UN rausgekommen, beziehungsweise des UN-Sonderberichterstatters für Folter, Juan Mendes. Und der hat offiziell halt nochmal festgehalten, was er auch schon seit Monaten immer wieder sagt, dass halt die Haftbedingungen in Quantico, wo Manning vorher inhaftiert war, grausam und unmenschlich gewesen seien. Und womöglich auch, dass es den Tatbestand der Folter erfüllen. Das ist aber die Frage, da müsste man jetzt erst feststellen, ob Manning davon bleibende Schäden davon getragen hat. Dann könnte man es auch als Folter werden. Wenn nicht, wäre es halt eine grausame und unmenschliche Behandlung, was nicht ganz dasselbe ist, aber auch schon halt von der UN stark kritisiert wird. Und Mendes kritisiert auch sehr stark, dass er mit Manning immer noch nicht unüberwacht reden durfte, sondern dass halt, wenn er mit ihm reden würde, halt jemand anwesend wäre oder das Ganze aufgezeichnet würde. Was natürlich dann bedeuten würde, dass Manning nicht wirklich laut sagen könnte, wenn die ihn immer noch scheiße behandeln oder dass sie ihn in Quantico scheiße behandelt haben. Und übrigens war auch unter den Dokumenten, die Coombs hat also von der Anklage zahlreiche Dokumente angefordert und darunter war auch ein Video aus Quantico, was halt diese schlechte Behandlung Mannings dokumentieren soll, vermutlich, um zu argumentieren, dass er unter Druck gesetzt worden ist, um halt eventuell dafür zu sorgen, dass man davon ausgehen kann, dass halt eine Vorverurteilung stattgefunden hat, beziehungsweise Manning so stark unter Druck gesetzt wurde, dass kein fairer Prozess mehr möglich ist. Oder zumindest entsprechend sich das dann mildernd auswirken würde. Manning hat halt gesagt, er weiß, dass ein Video davon existiert, bloß die Anklage sagt, es existiert nicht. Und da hat sich bis jetzt auch noch nicht viel mit ergeben. Der Negiert im Chat, der fragt gerade, wie es eigentlich mit dem Geisteszustand von Manning aussieht. Also es hat eine Untersuchung gegeben, die gesagt hat, dass er entsprechend geistig fit ist, um dem Prozess beizuwohnen. Aber da sie jetzt von außen nicht unbedingt wen zu ihm lassen, ist es natürlich ein bisschen schwer, objektiv zu beurteilen. Der Anon Bot meinte, er ist Soldat und sollte für sowas ausgebildet sein. Ich sag mal jein. Also bei den Spezialeinsatzkommandos oder so wird man vermutlich ausgebildet, um ein gewisses Ausmaß von sowas zu widerstehen, wobei das natürlich auch nie unbegrenzt ist. Aber Manning war ja nun nur Militäranalyst. Das heißt, er hat am Rechner gesessen und hat irgendwelche Berichte ausgewertet. Er war halt gut am Computer und er war halt sehr gut in diesen Recherchetätigkeiten. Aber ich denke mal, er wird da nur eine relativ einfache Grundausbildung durchlaufen haben und dann hat man ihn technische Kurse machen lassen. Das ist ja so, dass die Leute, die solche Spezialaufgaben haben, nicht unbedingt das ganz harte Zeug dann beigebracht bekommen. Also hier schreibt gerade jemand, er ist doch als Analyst für nicht für Isolationshaft ausgebildet. Ja, klar, sage ich ja. Also wenn du jetzt solche Sachen beigebracht kriegst, dann denke ich wirklich eher bei einem Spezialeinsatz, also halt Spezialkräfte, Special Forces, da vielleicht. Aber jetzt so als Militäranalyst glaube ich nicht. Gab es schon einmal eine Verurteilung unter dem Espionage Act? Ja, gab's. Zum Beispiel gab's in den 1950er Jahren ein Ehepaar, was verurteilt wurde, weil sie angeblich für die Russen spioniert haben sollten. Die Rosenbaums, die wurden tatsächlich sogar zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und es sind jetzt auch mehrere Whistleblower unter dem Espionage Act, wie gesagt, angeklagt worden. Die Prozesse laufen aber, soweit ich weiß, alle noch. Aber es gab Verurteilungen unter dem Espionage Act. Wie gesagt, der bekannteste Fall ist wohl der Rosenbaums. True Parole sollten oder bewiesen. Ja, sagen wir so, das wurde damals als bewiesen angesehen. Es sind aber durchaus hinterher dann Sachen aufgetaucht, die so eventuell doch nicht zusammengepasst haben. Also der Prozess war vielleicht dann auch nicht so ganz fair. Wie gesagt, es war halt auch McCarthy damals, ne? Also das war damals in den USA halt eine sehr große kritische Haltung oder eine sehr große Repression gegen alle, die man verdächtigt hat, dass sie halt Kommunisten wären in den 1950er Jahren. Das war halt eher quasi wie heute mit dem Terrorismus. Kann man eigentlich in dem Sinne vergleichen. Weil im Rahmen des Kalten Krieges hatte man halt Panik, vor allem was irgendwie dann links oder zu kritisch war. Weil man dann dachte, die machen gemeinsame Sachen mit den Russen. Ich glaube auch, dass niemand wirklich für eine Isolationshaft ausgebildet werden kann, ja. Kann durchaus sein, aber wie gesagt, das, was man damals, das, was man an Ausbildung dafür bekommen kann, wie gesagt, das bekommt auch nicht so jemand wie Manning, der dann halt wirklich eher so die Nerdjobs macht. Welche Urteile wurden damals ausgesprochen? Ja, wie gesagt, die Rosenbaums sind damals zum Tode verurteilt worden. Andere Fälle kenne ich jetzt auswendig auch nicht, müsste man halt mal nachschauen. Also ich kann das gerne recherchieren, dann können wir nächste Woche drüber reden. Dann können wir mal kurz einfach was über diesen Espionage Act machen. Das kann ich mir gerne aufschreiben und dann reden wir da nächste Woche drüber. Ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, von daher. Ja, genau. Dissident fragt gerade, ob es Unterschiede gibt zwischen einem zivilen und einem Militärgericht, was Mannings Fall angeht, bezüglich der Strafe, der Rechtsprechung und so weiter. Ja, also vor dem Militärgericht kann Manning tatsächlich aussuchen, ob er von einer Jury oder nur von einem Richter verurteilt wird. Ich weiß nicht, ob das im zivilen US-Strafrecht auch so ist. Und ansonsten gibt es noch eine Besonderheit, die halt relativ relevant ist. Ein US-Soldat darf sich halt nicht einer Straftat schuldig bekennen, auf die Todesstrafe steht. Gilt das in Mannings Fall eben nicht, weil die Todesstrafe von der Staatsanwaltschaft nicht gefordert wurde. Und es wird halt teilweise vermutet, dass das eine taktische Entscheidung ist, weil die Todesstrafe für ihn eben nicht zu fordern. Denn wenn die Todesstrafe nicht gefordert wird, kann er halt noch einen Plea Deal eingehen. Das heißt, er kann sich schuldig bekennen und kann halt eine Aussage machen gegen irgendwen. Zum Beispiel, es wird vermutet, dass man will, dass er gegen Julian Assange aussagt. Ja, ich habe mit dem konspiriert. Und dass sie dann Assange halt besser anklagen können. Und dafür würde er dann halt eine mildere Strafe bekommen. Okay. Hat der Chat noch weitere Fragen an die Annika von Gulli.com bezüglich Bradley Manning? Ja, der Laxo fragt gerade, wie würde wohl die Inhaftierung bei einer Haftstrafe aussehen? Einzelhaft, Isolationshaft bis zum Lebensende? Ja, ich denke, das kann man nicht so richtig sagen. Im Moment sind die Haftbedingungen, wie gesagt, relativ human. Was aber auch daran liegen könnte, dass halt sehr, sehr starker öffentlicher Druck ausgeübt worden ist, nachdem publik wurde, wie die Haftbedingungen in Quantico sich gestaltet haben. Wie das sich dann irgendwann gestalten würde, wenn Manning dann ein bisschen mehr in Vergessenheit gerät oder so, das kann keiner sagen. Das ist schwer zu prognostizieren. Also, boah, lebenslänglich Einzelhaft, das ist... Ja, aber die US-Gefängnisse gelten also jetzt im Vergleich mit anderen westlichen Demokratien als nicht besonders human. Gerade diese Hochsicherheitstrakte oder so. Von daher... Ist wirklich schwer zu sagen, da möchte ich eigentlich ungern eine Prognose zu abgeben, weil man da wirklich nur spekulieren kann. Also ich würde auf jeden Fall keinen Monatslohn drauf verwetten, dass er da anständig behandelt wird. Ja, da sollte man wirklich nicht wetten. Das war ja am Anfang so, dass er auch nicht gerade human behandelt worden ist, wo er anfangs inhaftiert worden ist. Ja, sage ich ja. In Quantico, die Haftbedingungen, die waren extrem. Das hat ja auch die UN jetzt festgestellt. Was musste er da alles über sich ergehen lassen? Er musste mehrere Tage nackt in der Zelle verbringen, oder? Ja, das auch. Also man hat ihm abends immer die Klamotten weggenommen. Halt alles mit der Begründung, er könnte sich ja umbringen. Und dann haben sie ihm die Klamotten weggenommen, weil sie gesagt haben, er könnte sich ja mit den Klamotten umbringen. Und nachts, wenn er geschlafen hat, haben sie ihn halt dauernd aufgeweckt. Angeblich, um zu gucken, ob er noch lebt und ob es ihm gut geht. Aber natürlich ist das auch extrem belastend für jemanden, wenn man nicht mal irgendwie dann eine Stunde in Ruhe pennen kann, sondern alle 5 Minuten geweckt wird oder so. Da ist man ja dann irgendwann völlig fertig. Ja. Und er war halt weitgehend isoliert und hatte halt auch keine Möglichkeit, irgendwas Sinnvolles zu tun und keine Möglichkeit, auch zum Beispiel Sport zu treiben. Was natürlich auch nicht gerade gesund ist, wenn du den ganzen Tag nur in deiner Zelle sitzt. Ja, und solche Zellen. Und er soll wohl angeblich. Ja, solche Zellen sind ja nicht gerade groß. Also die haben maximal 6 Quadratmeter und 6 Quadratmeter, ja, das ist so wie ein Meerschweinchen im Käfig, kann man sich ungefähr vorstellen. Ja, ja, und vorstellen. Sie haben ihm auch verboten, dass er irgendwie Liegestütze oder irgendwelchen Sport macht. Sondern der durfte quasi nur da rumsitzen. Sonst hätten sie ihn auch gleich wieder halt zur Ordnung gerufen. Ja. Oder gefesselt oder irgendwas. Und er soll auch von den Wärtern schikaniert worden sein, dass sie ihm widersprüchliche Anweisungen gegeben haben und ihn dann dann zusammengebrüllt haben, wenn er die nicht ausgeführt hat, weil er es ja nicht konnte, weil er nicht wusste, was er davon ausführen sollte oder so, solche Sachen. True Pro fragt, ob Manning was dazu gesagt hat, ob er was bereut. Nein, hat er nicht, weil er nämlich intelligenterweise noch nicht gesagt hat, ob es überhaupt gewesen ist. Ja, schreibt gerade richtig jemand. Wenn er sagen würde, er hat es bereut, dann würde er auch gleichzeitig zugeben, dass er es getan hat. Ja, ja, eben. Ja. Er hat dazu überhaupt nichts gesagt, ob es gewesen ist. Was ja auch besser ist. Was auch besser ist. Zumindest bis er sich entschieden hat, ob er so ein Plea-Deal eingehen will oder so. Das wäre ja ziemlich dumm, vorher ein Geständnis abzulegen. Entweder würde er dann er würde entweder seine Chancen verschlechtern, dass er das bis zum Ende durchkämpft vor Gericht, oder aber er würde seine Verhandlungsmasse für ein Plea-Deal verschlechtern. Von daher ist es so oder so dumm, wenn er jetzt ein Geständnis ablegt, völlig egal, was er vorhat. Weiß man denn schon, ob ihm da überhaupt schon mal in der Richtung ein Deal angeboten worden ist? Oder das kann ihm keiner anbieten. Das wäre jetzt die Sache seines Verteidigers, das entsprechend vorzuschlagen. Okay. Wobei man natürlich nicht weiß, ob inoffiziell da irgendwie wer mal zu dem Verteidiger hingegangen ist und sowas gesagt hat, dass sie darauf eingehen würden. Das kann natürlich sein, aber das würden wir dann noch nicht erfahren. Gut, noch weitere Fragen vom Chat an uns zum Thema Bradley Manning, Motion Hearing. Inwieweit haben seine Rechte? Ja. Nee, red ruhig. Inwieweit haben seine Rechtsanwälte Einfluss auf die Haftbedingungen? Frage vom Dissident nochmal. Ja, also David Coombs hat sich für eine Verbesserung der Haftbedingungen eingesetzt. Und ich weiß aber jetzt nicht, ich meine, er hatte ja da schon letztendlich Erfolg, aber ich weiß nicht, ob der Erfolg nicht eher daran lag, dass halt in der Öffentlichkeit und in den Medien viel Kritik geübt worden ist. Auch dadurch, dass dann die UN eingeschaltet wurde und halt Glenn Greenwald hat sehr viel zu dem Thema geschrieben. Und irgendwann ist es dann noch in den Mainstream-Medien gelandet. Und ich denke, es ging da mehr um Publicity. Die US-Streitkräfte sind ja schon ein bisschen auf ihren Ruf bedacht. Also das ist, wie gesagt, David Coombs hat da viele Anträge gestellt und so. Aber ich weiß jetzt nicht, was letztendlich da den Ausschlag gegeben hat. Noch weitere Fragen? So wie es aussieht. Ja gut, wir können die Leute ja ein bisschen tippen lassen. Man kann ja halt nicht so schnell tippen, wie man wahrscheinlich die Frage im Kopf hat. Na, ich tippe manchmal schneller, als ich denke. Das ist dann auch nicht ganz unproblematisch. Das kenne ich. Okay, ja, wir können ja mal langsam zum nächsten Thema überschwimmen. Okay, da kommt noch eine Frage. Das amerikanische. Nee, das ist eher ein Kommentar, aber den können wir trotzdem mal vorlesen, denn der ist ziemlich clever. Das amerikanische Gericht funktioniert doch nur mit Medien. Damit kann man die Leute unter Druck setzen, meint der Möb 424. Ja, das ist tatsächlich auch eine Strategie des Bradley Manning Support Network, also dieses großen Unterstützernetzwerks in den USA, dass sie halt versuchen wollen, für Manning so viel Öffentlichkeit zu schaffen wie möglich, in der Hoffnung, dass das sich halt entsprechend auf den Prozessverlauf auswirkt, indem sie ihn dann humaner behandeln, um ihren Ruf zu verbessern. Okay. So, als Was hatten wir noch gesagt? Wir hatten ja noch das Thema Julian Assange und seine Kandidatur als Senator in Australien bezüglichweise. Der Troll sagt, der fragt gerade, warum ich so viel weiß. Also da zitiere ich mal jemanden aus dem Bekanntenkreis, der trotz eines sehr jugendlichen Alters manchmal sehr kluge Dinge sagt. Man muss sich nur interessieren. Genau, Interesse ist immer die halbe Miete, um sich auch gewisse Dinge im Kopf oder im Hinterkopf zu behalten. Ich hab heute übrigens auf Twitter gelesen, dass irgendeiner, ich weiß nicht, ob das nur Spaß war, da hat irgendeiner auch was über eine WikiLeaks-Partei geschrieben, wo ich dann mir gedacht habe, oh Gott. Ja, das könnte ja sein, vielleicht will Assange eine gründen für seine politischen Bemühungen, womit wir dann fast schon wieder bei unserem nächsten geplanten Thema wären. Mhm. Ich arbeite mit allen Diensten zusammen. Oh Mist, jetzt hat der Laxo mich durchschaut. Super, jetzt darf ich das meinem Chef erklären, dass mich jetzt alle durchschaut haben. Ja, und der Laxo, der kriegt Besuch von einem schwarzen BMW, wo dann sehr nette Leute drin sitzen und ihn erschießen, weil er das hinterblickt hat. Jetzt kommt der grün-weiße Partybus. Ja. Okay. Nein, das war natürlich nur so ein Spaß. Nachher heißt es noch, ja, in der Datensuppe werden hier Leute des Mordes bedroht. Nee, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Es gibt ja immer solche Moralaposteln, die jedes Wort auf Goldwaage legen. Das finde ich ja immer sehr lustig. Ja, es stimmt natürlich auch nicht, dass ich bei allen Diensten bin. Bei dem einen oder anderen bin ich auch nicht. Aber ich verrate natürlich nicht, bei welchem ich nun genau bin und bei welchem nicht. Ja, du bist bei dem größten Geheimdienst, den man ja mittlerweile öffentlich kennt, nennt sich Gulli. Ne, da kommen die Informationen aus dem tiefsten Untergrund durch den Gulli. Ja, also WikiLeaks hat ja tatsächlich sehr coole T-Shirts, wo dann draufsteht First Intelligence Agency of the People. Irgendwann will ich so eins definitiv noch haben. Wie teuer sind solche T-Shirts? Ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube irgendwas 20 oder 30 Euro. Die haben so einen Merchandise-Shop. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Kommt natürlich auch drauf an, welche Version du kaufst. Es gibt ja immer die bessere und die andere Qualität bei diesen T-Shirts. Ob du jetzt den dicken Stoff nimmst oder irgendwie noch mit langen Ärmeln oder irgendwas, ist ja unterschiedlich. Oder die Girlies kosten auch wieder was anderes als die Männer-T-Shirts. Mhm. CC-Lizenz, fragt gerade jemand. Ich habe keine Ahnung, unter welcher Lizenz da steht. Das müsstest du halt in deren Merchandise-Shop nachgucken. Es gibt ja diesen offiziellen Sprite-Shirt-Shop von WikiLeaks. Da ist das ganze Zeug drin. Können wir mal hier den Bot testen? Spreadshirt. Ja, kann man sogar dann auch in die Shownotes packen, falls sich da jemand bedienen möchte. Ja, da hat man es doch sogar gefunden. Ja. Könnt ihr euch ja mal in Ruhe anschauen. Ja, okay, hat den Direktlink hier direkt reingepostet. Ja, was ich da relativ blöd finde, also diese ganzen Dinger mit irgendwelchen Assange-Bildern drauf, möglichst noch in so im Che Guevara-Style, die würde ich mir niemals holen. Nein, ich finde diesen Personenkult einfach sehr, sehr beunruhigend. Aber dieses First Intelligence Agency, das finde ich schon wieder sehr cool. Wie gesagt, ich glaube, das möchte ich irgendwann mal haben. Okay, ja, wenn wir jetzt eh schon bei WikiLeaks, Merchandise und so weiter sind, dann können wir ja, denke ich mal, direkt auch zum nächsten Thema übergehen. Ja, wenn jetzt jemand nicht noch eine ganz wichtige Frage hat zu Manning. Ja, wir können ja hier auch den Service bieten, wenn mal eine Frage zwischendurch kommt, dass man die zwischendurch mit einer kleinen Abschweifung beantworten kann, was ja jetzt auch nicht so schlimm ist. Das können wir natürlich auch machen. Hauptsache, es trollt nicht wieder jemand mitten im Satz, damit ich nicht mehr weiß, wo ich dran bin wie letzte Woche. Ja. Gut, und zwar, ja, haha, Free Speech, so viel zum Thema Trollen. Er fragte gerade, wer Bradley Manning ist. Wir danken für diesen wertvollen Beitrag. Google ist sein Freund. Nun gut. Also Julian Assange, der hat mir bekannt gegeben in der Nacht von Freitag auf Samstag, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin, denn ich wollte eigentlich früh ins Bett, dass er halt für den australischen Senat kandidieren will. Er hat da wohl vorher schon mal was angedeutet im Dezember, dass er untersucht, ob er für den Senat kandidieren kann, obwohl er derzeit halt in Großbritannien unter Hausarrest steht. Und er hat jetzt halt wohl rausgefunden, dass das geht und hat gesagt, dass er halt bei den nächsten Wahlen, die voraussichtlich im November 2013 stattfinden werden, für den Senat kandidieren wird. Und sie werden auch noch einen anderen Kandidaten aufstellen, der halt mit der Premierministerin Julia Gillard, keine Ahnung, wie sie sich ausspricht, halt um deren Sitz konkurrieren wird. Weil halt dieser Frau vorgeworfen wird, dass sie Assange als Premierministerin nicht wirklich unterstützt. Er ist ja gebürtiger Australier. Und dementsprechend wollen sie halt einen Kandidaten gegen sie antreten lassen. Ich glaube, der Assange, der hätte da ziemlich hohe Chancen. Ja, das glaube ich auch. Also ich habe mit ein paar Australiern gechattet, halt mit ein paar australischen WikiLeaks-Unterstützern, und die meinten, er wäre da wohl sehr, sehr populär. Und von daher könnte das sogar klappen. Da fragt gerade jemand, fällt er dann unter die politische Immunität als Senator im Ausland, oder warum macht er das? Könnte durchaus sein, ja. Also ich denke mal, dass das auch im Wesentlichen der Sinn und Zweck ist. Aber es geht natürlich auch um Publicity. Der Raul Troll meint, Assange wäre mittlerweile eine Attention-Hure. Und ich kann ihm da nicht wirklich widersprechen. Assange hat auch, glaube ich, Gefallen an Macht und an Einfluss gefunden. Und es gibt natürlich Vor- und Nachteile bei dieser Geschichte. Da können wir auch gerne noch drüber diskutieren. Bloß ich finde, wir sollten erstmal bei den Fakten bleiben. Mhm. Und Fakt ist halt, ich denke mal schon, dass es ihm darum geht, dass er da möglicherweise Immunität erlangen könnte. Und er will natürlich Publicity und er will sich natürlich auch legitimieren und WikiLeaks legitimieren. Guck mal hier, ich bin irgendwie Politiker, dann kann ich ja so kriminell schon nicht sein, so nach dem Motto. Ja, das ist, ich würde einfach mal sagen, wenn du den Assange und den Domscheit-Berg auf eine Bühne stellst, dann wollen die gar nicht mehr von der Bühne runter wahrscheinlich. Ja, beim Domscheit-Berg weiß ich es nicht so genau. Beim Assange ist es auf jeden Fall so. Ja, bei den Domscheit-Berg ist es ja mittlerweile sehr ruhig geworden. Aber wenn man ja vor einigen Monaten, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, wenn man vor einigen Monaten quasi dieses Spektakel... unser Zickenkrieg da. Ja, genau. Das war schlimm. Also schlimmer als zwei Frauen, die Langeweile haben. Also da sollte man auch nicht alle Frauen über einen Kamm scheren. Ich kenne auch Frauen, die so drauf sind, aber ich kenne Frauen, die würden sowas definitiv nicht tun, wie die beiden. Oder irgendwie war es auch so wirklich so ein bisschen, als wäre der die beleidigte Ex. Blackhead fragt gerade, ob neben Assange's Ego überhaupt noch Platz auf der Bühne ist. Die Frage finde ich nicht unberechtigt. Dissident meint, das wären logische Folgeschritte. Das wäre halt der Next Level. Ja, das ist, wie man es nimmt. Es gibt halt relativ viele Protestbewegungen, die irgendwann dann die Idee bekommen, es wäre doch eigentlich super toll, wenn sie im System oder mit dem System oder gemeinsam mit dem System dann was verändern würden. Was man davon hält, ist, kann man da natürlich selbst beurteilen, sage ich mal. Aber es stimmt, dass es die Entwicklung häufig gibt. Nur ob man davon was hält, ist dann die andere Frage. Mhm. Ich will jetzt hier auch wieder mal nicht zu deutlich werden, aber naja. Ja, wie gesagt, wir können gerne gleich noch über die Pro- und Kontrapunkte dieser Entscheidung reden. Aber ich fand es erstmal relativ krass, dass er halt wirklich für den Senat kandidieren will. Ja, bin ich echt mal gespannt. Hat er denn schon genauere Informationen dazu preisgegeben, was er denn genau, wenn er, sage ich mal, jetzt Senator wird, was er denn genau in Australien ändern möchte oder was er für Pläne hat? Oder? Nein, das wird er alles zugegebener Zeit bekannt geben. Ebenso wie genau für welchen Sitz er kandidieren wird und ähnliche Einzelheiten. Okay. Es ist auch noch nicht klar, ob er tatsächlich als parteiloser Kandidat antreten wird oder ob er eine Partei gründen wird oder ob er sich vielleicht von einer der vorhandenen Parteien aufstellen lässt. Sowas hat er alles noch nicht bekannt gegeben. Er hat halt bis jetzt nur gesagt, übrigens, ich kandidiere und es wird noch jemand Zweites für uns kandidieren. Aber wir wissen noch nicht so genau jetzt, unter welchen Umständen das Ganze genau stattfinden wird. Es hat natürlich dann viele Spekulationen gegeben. Die ganzen WikiLeaks-Fans haben natürlich gesagt, die könnten auch in allen möglichen anderen Ländern noch Kandidaten zu irgendwelchen Wahlen aufstellen oder so. Richtig. Der Möb hat eine Frage. Zu der Klage wegen dem sexuellen Übergriff oder wie man das genannt hat, hat Assange sich wirklich einfach nur geweigert, einen AIDS-Test zu machen? Ja, das war eine der Sachen. Er hat sich wohl geweigert, den Test zu machen und er hat halt mit der einen Frau wohl geschlafen, als sie am Pennen war, hat die Frau zumindest behauptet. Das finde ich auch ein bisschen kurios, dass sie davon nicht wach geworden ist, aber gut. Und dann ist sie halt irgendwann wach geworden und hat gemerkt, dass er schon total zugange war. Das ist eigentlich alles eine sehr schräge Geschichte. Und bei der anderen Frau ist wohl das Kondom gerissen und er hat dann weitergemacht, obwohl sie es nicht wollte. Also sie wollte halt nur mit. Und dann ist das Ding aber kaputt gegangen und sie hat wohl behauptet, er hätte das mit Absicht gemacht und dann hat er weitergemacht. Und es ist alles irgendwie sehr konfus und sehr schräg. Also das würde definitiv auch in anderen Ländern würde das vermutlich nicht mal einen Straftatbestand erfüllen, weiß ich nicht genau. Ich meine, ich will natürlich auch diese Anschuldigungen jetzt nicht irgendwie bagatellisieren, weil es ganz einfach so ist, dass wenn da tatsächlich was gegen den Willen einer der Frauen geschehen ist, das selbstverständlich nicht in Ordnung ist. Bloß die Aussagen haben sich ja auch mehrfach widersprochen und dann gab es da natürlich auch diese Widersprüche, dass die Frauen, dass eine der beiden Frauen gar nicht zur Polizei gehen wollte und dann hat sie sich aber überreden lassen und dann wurde bei der Polizei, wollte sie eigentlich bloß dafür sorgen, dass Assange halt diesen besagten Test wegen irgendwelcher Geschlechtskrankheiten machen muss. Aber dann ist sie halt bei der Polizei da unter Druck gesetzt worden, dass sie Anzeige gegen Assange erstattet. Und irgendwie ist es alles also sehr widersprüchlich. Also die beiden haben nicht wirklich irgendwelche plausiblen Argumente auf ihrer Seite, würde ich sagen. Und es war dann auch wohl so, dass die Ermittlungen wegen Vergewaltigung ja dann sofort eingestellt wurden. Und dann wurde nur noch wegen sexueller Belästigung ermittelt und dann sind irgendwelche Sachen an die Presse geleakt aus den Polizeiverhören, die da gar nichts zu suchen hatten und es ist alles schon sehr komisch. Also ich sag mal, wenn jetzt jemand Assange diskreditieren wollte, wäre das vermutlich eine gute Art und Weise, das zu tun. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also ein bisschen verdächtig ist es schon. Aber da ich natürlich nicht bei denen im Schlafzimmer war, kann ich jetzt nicht beurteilen, was da genau passiert ist. Ach, du hast nicht mitgefilmt? Nein, habe ich nicht. Leider, sonst bräuchte ich eigentlich nicht mehr arbeiten, weil ich kann mir gerade vorstellen, wie viel dieses Video wert wäre. Auf jeden Fall. Ja, Kachelmann, Assange. Also, wie gesagt, es ist... die Frauen sollen dann auch noch SMS ausgetauscht haben, so dass sie das eigentlich recht cool fanden oder so. Bloß dann hinterher, als sie erfahren haben, dass er mit beiden gepennt hat, da haben sie dann auf einmal das Ganze nicht mehr so in Ordnung gefunden. Ist ja auch irgendwie eine Scheißaktion. Aber das ist natürlich nicht dasselbe wie eine Straftat. Ja, sagen wir es aber ganz einfach, er ist auch nur ein Mann. Ja, vor allem hat er ein sehr großes Ego. Wie hier schon jemand schreibt, selbstverliebte Männer und Sex. Das ist wohl definitiv auch eine Ego-Geschichte bei ihm, glaube ich. Hat, glaube ich, vor den Frauen nicht so wirklich Respekt gehabt. Ja, er ist wahrscheinlich... Das kann man auf jeden Fall vorwerfen. Ich glaube, er hat vor sehr wenigen Leuten Respekt. Ja, also er ist wahrscheinlich so egosexuell und liebt sich dann selber. Ja, das glaube ich eben auch. Und das ist natürlich menschlich nicht in Ordnung. Aber bloß weil was menschlich nicht in Ordnung ist, braucht man jemanden natürlich nicht dann anzuklagen. Und was die schwedische Staatsanwaltschaft und die schwedischen Medien draus gemacht haben, ist halt auf jeden Fall total unproportional. Und das würden sie halt nicht machen, wenn er jetzt irgendwie ein normaler Typ von nebenan wäre, sondern das machen sie, weil er Julian Assange ist. Das wurde ja auch in den ganzen Stratfor-Mails auch besprochen, dass man irgendwas gegen ihn konstruieren würde. Und das sieht halt alles konstruiert aus. Könnte man da, ja, mittlerweile wird ja auch spekuliert hier, wir können ja jetzt mal ein bisschen auf diesem Boot reiten. Ja, also ich finde, wir sollten gleich auf jeden Fall noch über die Senatskandidatur reden, aber wir können gerne mal einen kleinen Exkurs zu dieser ganzen Geschichte machen. Genau, also mittlerweile wird ja auch interpretiert von den Stratfor-Mails, wie du gerade schon richtig gesagt hast, dass man gegen ihn was konstruiert, um ihn einfach nur zu verhaften oder ihn irgendwie ans Bein zu pinkeln. Mittlerweile wird ja darüber schon spekuliert, ob halt Lulzsäck und die ganze Antisec-Geschichte, ob das nicht vom FBI alles konstruiert wurde, um gegen WikiLeaks und Julian Assange vorzugehen. Ich weiß ja nicht, was du davon hältst. Du meinst diese Sache, die da von anderen Ops gepostet worden ist mit dieser Timeline, ne? Genau. Die habe ich ja bei uns tatsächlich in den News auch erwähnt. Und da wird halt behauptet, dass halt Sabu diese ganze Gruppe Lulzsäck und die Gruppe, also diese ganze Operation Antisec, halt erst gegründet hat, nachdem er eben vom FBI quasi umgedreht worden sein soll. Und die sagen halt, dass das ein Plot ist vom FBI und dass dieser Plot letztendlich das Ziel hatte, dass halt eine Anklage gegen Assange konstruiert wird, indem man Assange jetzt letztendlich diese E-Mails zukommen lassen hat. Und ich sag mal so, also beweisen kann man es nicht, zumindest nicht, bis da irgendwie ein Prozess stattfindet und mehr Sachen ans Tageslicht kommen. Aber es ist durchaus möglich. Zumindest, dass Sabu als Agent Provocateur gearbeitet hat. Das hat er wohl definitiv, wenn man sich seine krassen Aussagen über Revolution und Straftaten und so auf Twitter durchliest. Und wenn man sieht, dass er eigentlich viel krassere Aktionen gemacht hat, als Anon vorher gemacht hat. Und die Leute vor allem dazu aufgerufen hat. Also das kann man definitiv wohl sagen. Aber ob jetzt wirklich diese ganze Gruppe Lalzek nur dem Ziel diente, Leute durch das dran zu kriegen und nur vom FBI geplant wurde, das kann ich nicht beurteilen. Und ebenso weiß ich auch nicht, ob jetzt wirklich WikiLeaks das Ziel war oder ob man einfach nur die Hacktivisten dran kriegen wollte. Wobei es natürlich schon komisch ist, früher haben natürlich die Hacktivisten, Anon, Lalzek und so, haben ihr Zeugs immer selbst veröffentlicht auf Pastebin oder wenn es halt viel war, irgendwie auf The Pirate Bay gehauen, als Torrent oder als Magnet oder was weiß ich was. Und jetzt auf einmal geht man zu WikiLeaks. Das fand ich natürlich von Anfang an merkwürdig. Ich dachte jetzt erstmal, gut, die wollen vielleicht halt ein größeres Publikum erreichen und sie wollen vielleicht diese etwas professionellere Medienarbeit mitnehmen. Das hätte ja halbwegs Sinn gemacht. Ja, gut, ich dachte einfach, es ist der nächste Schritt, so nach dem Motto, sie wenden sich an eine größere Öffentlichkeit. Ja gut, es wurden ja im Vorfeld schon, weil dieser Hack, der hat ja zu Weihnachten und auch schon vor Weihnachten stattgefunden. Also Stratfor wurde ja nicht zum ersten Mal gehackt oder dort wurde nicht das erste Mal in eine Datenbank oder ein Mail-Server eingebrochen. Es wurden ja schon Anfang an mehrere 10.000 Mails schon per Pastebin und keine Ahnung was zugänglich gemacht, die jetzt natürlich auch bei den 5 Millionen Mails, also 5 Millionen ist eine größere Dimension als 10.000 oder keine Ahnung was. Diese Mails, die vorher schon bekannt waren, die sind ja jetzt auch wieder letztendlich bei den 5 Millionen drin, die jetzt teilweise über WikiLeaks ich weiß nicht, in welchen Abständen mehr. Also es gibt ja bestimmte Tage, wo welche geleakt werden. Also alles nee, nach und jeden nach. Tag ein paar. Nicht jeden Tag ein paar, okay. Ja, und da fallen natürlich auch schon die drunter, die auch vorher schon veröffentlicht worden ist. Also warum die jetzt, warum die nicht alle auf einmal rausgehauen haben oder wie das von Schattengang ist, das kann man halt nicht sagen, weil man ja selber nicht dabei war. Ja gut, WikiLeaks macht das ja mittlerweile so. Die veröffentlichen ja die großen Pakete immer stückweise. Da hatten wir ja auch irgendwie letzte oder vorletzte Sendung, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich finde das eigentlich insofern, einerseits ist es ganz begrüßenswert, weil man dann halt einfach sich mehr um die einzelnen Mails kümmern kann. Wenn mir jetzt jemand 5 Millionen E-Mails hinklatscht, da suche ich nach 3 Keywords und wenn ich da nicht sofort fündig werde, dann kapituliere ich, weil ich keine Chance habe, 5 Millionen E-Mails durchzugucken. Wenn jetzt irgendwie am Tag nur 100 kommen, 100 schaffe ich, ist gar kein Problem, ich lese schnell. Man muss ja nur die Betreffzeilen gucken. Richtig. Wenn einen was interessiert, liest man die E-Mails. Andererseits steuert WikiLeaks natürlich dann auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, über was wann wie berichtet wird. Was natürlich auch nicht unproblematisch ist, weil sie dann eine ziemliche Kontrollposition einnehmen. Ja, ich bin da mal ziemlich skeptisch, weil es gibt ja auch andere Accounts, die viele Follower haben, die zu so Sachen aufrufen wie, ja, vereinigt euch und macht das und das platt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den Account von Forsaken anguckt, der von Team Poison ist, der ruft ja auch nicht in regelmäßigen, aber in unregelmäßigen Abständen ruft er auch dazu auf, dass man sich halt vereinigen soll und die und jene Straftat machen soll. Ja, also ich würde einfach mal behaupten, weil jemand da zu krassen Sachen aufgerufen hat, dass meiner Meinung nach kann man das jetzt nicht so auslegen, dass er da eventuell ein Agent-Provokateur oder sonstiges gewesen ist. Ist halt immer so ein Zwiespalt. Deswegen, also, aber ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er tatsächlich mit dem FBI kooperiert hat, ist es ja schon zumindest komisch. Glaubst du, der hat doch auch Spaß an der Freude gemacht und rein zufällig gleichzeitig als FBI-Informant gearbeitet, ist doch eher unwahrscheinlich. Also wenn diese Kooperation tatsächlich schon seit Juni stattgefunden hat, dann muss man seine Aussagen vor diesem Hintergrund sehen, finde ich. Das stimmt, Alter. Ja gut, das kann man natürlich auch so sehen, aber wie gesagt, solange wie halt nichts von der anderen Seite kommt, ich meine, ihm bleibt ja auch nicht mehr viel übrig. Entweder er gibt halt irgendwann zu, dass er das gemacht hat, oder er versucht halt irgendeine Mitteilung über jemand anderes oder über sich selber rauskommen zu lassen, wie das genau abgelaufen ist. Deswegen, ja, also ich persönlich halte in dem Fall immer die Füße still, weil ich muss, egal, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mit ihm persönlich mal hier und da ein bisschen Kontakt hatte. Ich bin ein allgemein Mensch, der halt immer beide Seiten der Medaillen sehen möchte, bevor ich darüber urteile. Das ist bei jedem Thema so. Das war jetzt, letztendlich war das mit Occupy Germany, war das genauso, wo jeder gesagt hat, boah, total geil und so. Und ich habe halt schon ziemlich früh gemerkt, dass da noch ganz andere Leute, wie zum Beispiel Zeitgeist, eine Rolle spielen. Und alle haben immer gesagt, ja, das ist total super und total geil. Und die Leute, die letztendlich immer dazugestanden haben, die posten jetzt auch nicht mehr darüber. Deswegen, also immer abwarten, bevor man beide Seiten der Medaillen sieht, dann kann man auch letztendlich besser sein Resümee daraus ziehen, als wenn man im Vorfeld schon sagt, das ist so und so gewesen. Also das ist meine Meinung. Ja gut, aber die Gerichtsdokumente sind ja teilweise öffentlich. Also ich glaube, jetzt ist es doch relativ unwahrscheinlich, dass da keine Kooperation stattgefunden hat. Anhand dessen, was schon bekannt ist. Ich meine, natürlich wäre es sicher kein Fehler, wenn Sabu dazu jetzt selber Stellung nehmen würde. Ja. Da sind wir uns ganz einig. Ja, mich stört. Aber ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass er kooperiert hat. Die Frage ist halt eher, seit wann und in welchem Ausmaß. Ja gut, bei Manning sind ja Teile der Dokumente und so weiter auch öffentlich. Ja, der Anklagedokumente, aber die haben halt nichts gegen ihn tatsächlich in der Hand, während so eine, ob er mit dem FBI kooperiert hat oder nicht, das wird das FBI ja wissen. Mhm. Bei Manning geht es ja nur um Sachen, die ihm zur Last gelegt werden, die aber letztendlich noch nicht bewiesen sind. Also das ist schon ein Unterschied. Ja, mich stört einfach nur an der Sache, dass sie ihn, wenn er angeblich im Zeugenschutzprogramm und so weiter gewesen ist, also jetzt der Sabu, dass sie ihn jetzt letztendlich doch geoutet haben. Also entweder hat er dann am Ende oder halt zum Ende hin nicht mehr mit denen kooperiert und hat dann ganz andere Sachen gemacht. Wie gesagt, das kann man sehen, wie man möchte, weil letztendlich haben sie ihn ja aufgegeben, geoutet und dann verhaftet. Also nee, erst verhaftet und dann geoutet, so passt das besser. Und wenn man da wirklich im Zeugenschutzprogramm und so weiter war und wenn man wirklich ein Spitzel vom FBI ist, also die hätten noch viel mehr mit denen anrichten können, die hätten noch ganz andere Kaliber verhaften können, die man an Accounts von Twitter zum Beispiel kennt. Deswegen, also ich bin da zwiegespalten, ob er da wirklich so hardcore kooperiert hat, auch wenn das jetzt in den öffentlichen Gerichtsdokumenten, wenn das da drin stand, ja, ich kooperiere, was ja letztendlich meiner Meinung nach einfach nur heißen könnte, er hat es gemacht oder er hat es am Anfang gemacht und hat dann irgendwann gesagt, er hat keinen Bock mehr drauf und wurde deswegen wieder verhaftet. Ne? Na gut, aber selbst wenn das FBI nur an mich rangetreten wäre und ich Angst hätte, dass ich überwacht werde oder so, was ja das Mindeste ist, was in dem Moment dann passiert, dann würde ich ja auch mal ein bisschen den Ball flach halten und nicht ganz dann öffentlich zur Revolution aufrufen. Da weiß ich doch, dass ich die Leute gefährde, die mir dann eventuell folgen, wenn ich so entsprechend unter Beobachtung stehe. Ja, das ist auch richtig. Allerdings, ich glaube nicht, dass er der Dann würde ich mich einfach nicht noch so exponieren. Das ist doch total dumm. Also mindestens ist es total dumm. Also er ist ja nicht der Einzige, der da unter Beobachtung steht. Da sind ja auch noch andere Leute, die eventuell unter Beobachtung stehen, wo man auch nicht... Ja, aber ich meine, wenn jetzt meine Identität auch vom FBI bekannt wäre oder so. Wie gesagt, selbst wenn er nicht dann mit Absicht kooperiert hat, dann war es einfach unglaublich dämlich, dass er sich da noch in der Art aus dem Fenster gelehnt hat. Ja, ohne dich jetzt angreifen zu wollen, also das hört sich bei mir an, als wenn du persönlich davon ausgehst, dass es so gewesen ist, weil ich habe immer so die Sache mit der Psy-Op im Hinterkopf, dass ich nicht versuche, von meiner persönlichen Meinung auszugehen, sondern immer versuche, halt beide Seiten zu sehen. Ja, aber das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die es gibt. Entweder er hat kooperiert oder er war unglaublich dumm. Eine dritte Möglichkeit gibt es meines Erachtens nicht. Oder wie sollte sich die deiner Meinung nach gestalten? Ja, es gibt ja verschiedene Theorien. Der hat zum Beispiel, wie heißt der Account? Arnon Power, genau, Arnon Power auf Twitter. Ich weiß nicht, ob das ja der letzte Tweet ist oder ob die noch mehr getweetet haben. Auf jeden Fall hatten da die Leute angeblich Kontakt mit ihm gehabt und da ging es dann auch um Sachen wie, da ging es um Sachen wie, er hätte angeblich als Triple Agent agiert, sondern halt, er hat für das FBI, gegen das FBI und dann nochmal gegen Stratfor und so weiter agiert und dass er jetzt, dass das Ganze so laufen wird, dass er halt über NDAA abgeschoben wird und dass man halt nichts mehr von ihm hören wird und er sich dazu auch nie äußern kann oder würde. Und solche Sachen halt. Deswegen, also es gibt immer verschiedene Geschichten. Ja, also Triple Agent, das klingt schon so ein bisschen, als müsste man sich da auch schon den Aluhut auf den Kopf ziehen. Ja. Ausschließen kann man es wohl nicht, aber ich halte es jetzt nicht für sonderlich wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, da kommen immer mehr Geschichten. Also am Anfang hieß es ja einfach nur, weil es ja auch Fox News so geschrieben hat, die hatten ja letztendlich... Ja gut, Fox News ist jetzt eine Propagandaveranstaltung, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Erst kam ja halt, er ist ein Verräter und hat Leute verraten. Dann kam halt, er hätte bei sich den Server für Stratfor installieren lassen, so dass die ganzen Leute an die E-Mails kamen und er quasi damit einen Honeypot gebastelt hat. Dann kam noch hinzu, er hätte angeblich Geld für die E-Mails an WikiLeaks verlangt und solche. Also da kommt immer mehr hinzu und deswegen, ich bin da einfach gespannt, was noch kommt. Vielleicht wird ja irgendwann gesagt, er war der Weihnachtsmann oder so. Nee, aber deswegen, also ich möchte halt beide Seiten der Medaille hören. Also ich würde mir auch gerne anhören, was er irgendwann dazu zu sagen hat, um mir dann halt selber daraus einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, so, jetzt will ich darüber nicht mehr nachdenken und reden müssen. Ja, mich betrifft's ja jetzt persönlich so quasi überhaupt nicht. Deswegen interessiert's mich halt eher akademisch. Ja, also ich habe eigentlich alles Wichtige auch dazu gesagt, finde ich. Also ich fand diese Theorie ganz interessant, dass es dabei um WikiLeaks geht. Aber wie gesagt, letztendliche Beweise liegen dafür jetzt nicht vor. Es wird natürlich schon passen, einfach zu diesem Versuch, dass man unbedingt eine Verschwörungsanklage gegen WikiLeaks basteln will. So nach dem Motto, man möchte halt nachweisen, dass die mit irgendwem kooperiert haben und dass diese Daten nicht nur anonym geleakt worden sind. Aber... wie gesagt, man kann es jetzt nicht wirklich beweisen. Ich denke mal, selbst wenn diese ganze Geschichte gesteuert worden ist mit Lalzek und so, lässt sich nicht beweisen, zumindest fürs erste Mal nicht, dass es dabei tatsächlich gegen WikiLeaks ging und nicht nur gegen Anon. Ja, man müsste natürlich auch, er war ja nicht der Einzige, der bei Lalsec da mit agiert hat oder halt als Kopf agiert hat. Da waren ja auch noch ganz andere Leute mit dabei, die ja im Nachhinein alle verhaftet worden sind. Wollte ich gerade sagen, die sitzen jetzt aber größtenteils im Knast. Also. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass die Leute so dumm waren und ihnen die ganzen Daten anvertraut haben, wenn er jetzt wirklich ein Verräter gewesen ist und die Leute verraten hat. Die müssen doch selber mitbekommen haben, wenn das Ganze vom FBI schon seit letztes Jahr gesteuert wird, dass die da irgendwie in einer Sache mit drin hängen, wo sie eventuell gar nicht mit drin hängen wollten. Ne? Deswegen, also ich gehe nie davon aus, dass jemand dumm ist. Weiß ich nicht. Also mir kommt halt vieles noch komisch vor. Naja, irgendwer ist immer dumm. Das sagt einfach die Statistik. Ich meine, wie viele Leute kannst du auf einem Haufen haben, ohne dass ein Dummer dabei ist? So richtig groß ist die Zahl nicht, oder? Ja gut, da gehen wir mal aus, das waren jetzt 8 bis 10 Leute. Da gehe ich. Vielleicht waren 2 Leute dumm davon, will man ja nicht bezweifeln, aber dass alle halt dumm waren, die neben ihnen noch dort mitgewirkt haben. Ja, wie gesagt, das ist alles ein bisschen komisch und wir müssen einfach abwarten. Das ist halt wieder so ein Thema, wo man halt einfach nur mit eigenen Spekulationen und irgendwelchen Indizien kommen kann. Er hat dies und jenes getweetet. Ich finde auch, es wäre vielleicht sinnvoller, wenn wir zu Assange-Stamm zurückgehen, es sei denn, jemand hätte noch Fragen dazu. Ja. Ich meine darüber, dass ich das komisch finde, dass man halt jemandem seine Identität dann mitteilt in so einem Kontext und so, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Dass ich einfach der Ansicht bin, dass diese Aktivisten ihre OPSEC auf die Reihe bekommen müssen, wenn sie irgendwas wollen politisch. Ja, der Dude schreibt gerade unter Raoul Troll, dass man immer davon ausgehen sollte, dass jemand dumm ist. Könnte man machen, aber mache ich schon lange nicht mehr, weil ich unterschätze niemanden, egal ob jetzt jemand ein bisschen jemand nicht helle im deswegen, also ich unterschätze von vornherein niemanden. Man muss sich immer erst ein Bild machen, ob jemand wirklich dumm ist, ne? In Anführungsstrichen. Ja, gut, aber du solltest trotzdem die Möglichkeit mit einbeziehen. Bei vielen Sachen ist es empfehlenswert, vom Worst Case auszugehen. Zumindest im Hinterkopf zu haben, was du dann tun würdest und einen Plan B dafür zu haben. Ich weiß, schließt halt auch Inkompetenz deiner Verbündeten mit ein. Wir hatten ja bei der letzten Datensuppe über diese Frau geredet, die diese 30 bis 40 Anons da gedoxt hat. Mir ist der Name übrigens wieder eingefallen, nennt sich auf Twitter Fake Gregush. Und die hat am Anfang auch auf dumm getan, wo jeder dachte, ah, die ist ja dumm. Und auf einmal hat sie dann 30 Leute aber das sind zwei völlig andere Dinge. Du musst bei deinen Gegnern davon ausgehen, dass sie intelligent sind und bei deinen Verbündeten, dass sie blöd sind, wenn du es nicht wirklich weißt. Ja, weil du vom Worst Case ausgehen musst. Wenn du jetzt irgendein Sicherheitskonzept haben willst, musst du vom Worst Case ausgehen und musst dafür planen. Also bisher bin ich immer damit gut gefahren, dass meine Verbündeten, mit denen ich auch im Internet zusammenarbeite, wenn ich davon ausgehen würde, dass sie dumm sind und die würden das dann irgendwann, also ich gehe nicht davon aus, dass irgendwelche Leute dumm sind. Nein, du musst halt einfach eine Möglichkeit haben, dich gegen sowas abzusichern. Ich sage nicht, dass du alle Leute von vornherein für dumm erklären sollst, sondern dass du halt gewisse Möglichkeiten haben musst, dich abzusichern. Ah, der Dude sagt gerade, ich habe ihn verstanden. Ja, das ist einfach Sicherheitsdenken. Ja. Du musst dich gegen diesen menschlichen Faktor absichern, gegen bestimmte psychologische Mechanismen, durch die selbst intelligente Leute manchmal sehr dumme Dinge tun, sonst würde das ganze Social Engineering nämlich nicht funktionieren. Ja, das ist das, was ich meine. Du musst dich dagegen absichern, dass jemand vielleicht einfach in einem gewissen Bereich keine Fachkenntnisse hat. Du musst dich dagegen absichern, dass vielleicht jemand mal übermüdet ist und deshalb nicht aufpasst. Und solche Dinge. Sowas kann einfach passieren. Menschen machen Fehler und dafür musst du halt planen. Sonst planst du falsch. Ja, richtig. Ich weiß schon, wie du das meinst, aber das Sicherheitsdenken, ich würde jetzt, dumm ist für mich immer so eine Sache, die man damit nicht definiert, dass man halt jetzt ein Sicherheitsdenken hat, weil wenn jemand einen Fehler macht, dann ist er nicht gleich dumm, zum Beispiel. Ne? Nein, das sage ich ja auch nicht. Aber ich sage, du musst mit einplanen, dass irgendjemand dumm ist oder was Dummes tut, weil es einfach beides vorkommt. Und ich meine, manche Leute sind einfach blöd wie 5 Meter Feldweg. Du musst dir doch nur manche Kommentare zu manchen Sachen dann mal durchlesen. das sind auch nicht alles nur Trolle, sondern einige, bei denen bin ich überzeugt, die meinen das völlig ernst und die sind wirklich so hohl. Ja, das siehst du schon teilweise am Satzbau, dass sie das ernst meinen und nicht einfach nur rumtrollen. Ja, aber die finden deinen Artikel ganz super toll und haben eine ganz tolle politische Meinung, die aber blöderweise dann auch nur irgendwie 2 Zentimeter vor ihre Nasenspitze reicht oder so. Und damit meine ich jetzt nicht mal die Leute, mit denen ich nicht übereinstimme, sondern auch viele Leute, die irgendwie dann sich für Bürgerrechtsaktivisten halten oder so. Die sind ja auch nicht viel cleverer, muss man leider so sagen. Womit ich eigentlich jetzt niemanden beleidigen will. Also das, was ich bei uns im Hörerchat lese, liest sich eigentlich sehr intelligent. Aber ich habe da im Internet schon zu euch gefunden. Also das ist echt sagenhaft. Ja, das Beste ist immer noch halt gewisse Leute. Wenn man Glück hat, ist es nur uninformiert. Ja, das Beste ist immer noch halt Twitter, wo man das halt daran auch erkennen kann, wenn man bestimmte Leute in der Timeline hat, ob die, naja, ist egal. Ich habe meine Timeline zuletzt nicht umsonst aussortiert. Was jetzt aber nicht heißt, dass alle Leute für mich dumm sind, denen ich nicht mehr folge. Aber da waren eindeutig welche bei, die, ja, die hatten nichts im Kopf oder so, weiß ich nicht. Nee, aber gut. Ja, wie gesagt, wenn man Glück hat, ist jemand nur uninformiert. Dagegen kann man nämlich da noch was unternehmen. Aber wenn man halt Pech hat, dann, ja, kann er halt auch nicht weiterdenken, selbst wenn er es versucht. So Leute gibt's dann leider auch. So Leute gibt's dann leider auch. Okay, dann hatten wir jetzt einen längeren Abschweifer zu dem Thema. Wo wollten wir jetzt weitermachen? Genau, wolltest du jetzt noch weitermachen bei der Geschichte mit Julian Assange bezüglich seiner Kandidatur im Senat? Ja, also mal kurz, also die Vor- und Nachteile des Ganzen vielleicht ein bisschen rausstreichen. Also der Vorteil ist natürlich, dass halt WikiLeaks sehr viel Publicity bekommt. Und ich habe halt viele WikiLeaks-Unterstützer halt getroffen, die darüber sehr, sehr happy sind. So nach dem Motto, dann ändert sich endlich mal was, wenn so jemand offiziell in die Politik kommt. Und das ist dann auch Publicity und der wird dann legitimiert. Und viele sehen Assange ja auch als Helden. Und wenn so jemand dann halt ein öffentliches Amt bekleidet, das sehen viele halt als positives Zeichen für gesellschaftliche Veränderungen. Im Gegenzug könnte man aber auch sagen, dass sich einfach nur WikiLeaks verändert und angepasster wird. Also ich persönlich bin sehr skeptisch gegenüber solchen Aktionen. Ich finde, es wäre halt besser, wenn jemand, der so kritisch ist, weiterhin halt die kritische Instanz macht und die Kontrollinstanz macht, statt dass er tatsächlich mehr oder weniger im System versucht, was zu ändern. Mhm. Weil ich denke, eine Person in diesem ganzen Senat oder meinetwegen zwei, die kann sowieso nicht so viel ändern. Und ich denke halt, dann wird man auch sehr schnell vereinnahmt und wird eigentlich Teil von was, von dem man nicht unbedingt Teil sein will. Wie wird denn das? Gehen wir mal davon aus, er wird jetzt Senator werden. Dann kann er doch nicht mehr über WikiLeaks bestimmte Leaks raushauen, weil er sich ja dadurch auch, weil man macht sich ja damit auch strafbar mit bestimmten Leaks. Ja, das ist auch die Möglichkeit. Ja, das ist auch einer der Dinge. Normalerweise wird man dann schon angepasster, wenn man so ein Amt hat, weil man sich einiges gar nicht mehr traut. Also ich weiß einen Fall, wo es funktioniert hat, dass sich die Aktivisten halt tatsächlich haben wählen lassen. Und das ist in Island. Da hat es zumindest den Anschein, als würde es funktionieren. Aber in den meisten Fällen sagt dann irgendwer, ich ändere jetzt was im System, tritt in irgendeine Partei ein. Und letztendlich entweder tritt er dann frustriert wieder aus, weil er merkt, dass er dauernd gegen Wände rennt und gegen Windmühlen kämpft. So wie ich oder aber Piraten. Er wird ja, so wie du bei den Piraten. Oder er wird halt einfach Teil des Systems. Und hat dementsprechend, jetzt haben die mich hier mit ihrer Fefe-Trollerei abgelenkt. Nein, Leute, ich bin nicht Fefe. So fit bin ich auch nicht. Erzähl weiter. er wird halt dann Teil des Systems und viele Leute kriegen dann auch Gefallen an der Macht. Das habe ich auch erlebt. Leute, die dann in eine Partei eingetreten sind mit irgendwelchen politischen Zielen und nach 3 Wochen da waren sie dann der Meinung, sie wüssten alles und müssten unbedingt gewählt werden, weil sie halt so toll sind. Und ich denke, Assange ist da auch jemand, der dafür sehr, sehr anfällig ist. Er hat definitiv Gefallen an Macht, an Publicity und von daher halte ich ihn nicht für die Persönlichkeit, die diesen Sachen widerstehen könnte. Ich glaube, ein bisschen geht's Assange dabei auch um Assange. Er hat einfach Spaß daran und Macht ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Und wenn er sich auf diese Art und Weise dann diese Macht verschafft, wie gesagt, ich denke mal nicht, dass er dann der Versuchung widerstehen kann, halt auch irgendwie mehr Politiker zu werden. Und ich finde halt, wir brauchen wesentlich dringender Leute, die sowas machen, wie WikiLeaks das macht, als wir noch einen Politiker brauchen. Aber das ist natürlich nur meine Privatmeinung. Ja, man weiß ja nicht, vielleicht könnte er auch wirklich was bewegen. Man kann ja nicht von vornherein ausgehen, dass er da nichts auf die Reihe bekommt, wenn er mal Senator wird. Muss man ja auch immer zwiegespalten denken. Entweder er kann was machen oder er macht's nicht, aber da gibt's ja eh immer verschiedene Leute, die halt so oder so denken, auch mit persönlichen Meinungen. Ja, der Dissident meint, wenn man einem Menschen Macht gibt, erkennt man seinen wahren Charakter. Da ist in einem gewissen Sinne sicher was dran. Aber ich werde es jetzt nicht sagen. Ich werde es einfach so stehen lassen, ist keine dumme Aussage. Es ist auf jeden Fall wahr, dass Leute, die Macht haben, dann einige Dinge mehr ausleben können. Aber wie gesagt, den Rest lassen wir jetzt einfach mal so. Also wenn wir das jetzt auf Angela Merkel beziehen, dass jemand seinen wahren Charakter mit Macht bezeigt, dann scheint sie einen sehr faulen Charakter zu haben, weil in der deutschen Politik passiert ja nichts von ihrer Seite aus. Das würde ich anders sehen. Sie zieht im Hintergrund die Fäden und lässt andere die Drecksarbeit machen, während sie selber dann halt so wirkt, als wäre sie total über den Ding. Das hat doch Methode, dass sie immer irgendwelche Scharfmacher dann auf die Ministerposten schiebt, die dann das Zeug fordern, was sie auch haben will. Und dann braucht sie es nicht laut sagen und sich damit zu exponieren. Das war doch irgendwie mit dem Schäuble so, mit den ganzen Überwachungsgesetzen, und ihre Innenminister sind auch immer entsprechend. Ich glaube einfach, dass sie lieber im Hintergrund die Fäden zieht und andere dann halt dafür die Prügel einstecken lässt. Also ich würde Angela Merkel auf gar keinen Fall unterschätzen, weil der hat das Methode. Wenn sie nicht die absolute Machtpolitikerin wäre, dann wäre sie in der CDU nicht so weit gekommen. Und dann wäre sie nicht schon seit Jahren Kanzlerin. Okay, da ist was Wahres dran. Okay, hier schreibt gerade jemand wieder zurück zum Thema. Ja, wenn du dazu vielleicht noch was zu sagen hast. Ja, also ich persönlich eigentlich nicht, weil du hast eigentlich alle Vor- und Nachteile aufgezählt, die es dabei geben könnte. Das war eigentlich schon gut. Fragen nehmen wir natürlich dann auch gerne entgegen. Genau, also bei der Datensuppe wird auf jeden Fall immer die Schattenredaktion, auch bekannt unter Chat, immer zum größten Teil mit eingebunden. So, wenn noch Fragen zum Thema Julian Assange und Senat in Australien bestehen, dann bitte jetzt. Irgendwer meinte ja, man müsste auch jemanden in den USA dann antreten lassen. Wobei ich da schon gesagt habe, also um in den USA als WikiLeaks-Kandidat anzutreten, da brauchst du wirklich Bälle von der Größe des Jupiter. Also, ja, nee, ich meine, wenn du dir anguckst, wie die Geheimdienste schon mit Jacob Applebaum umspringen, weil der halt irgendwie für WikiLeaks ein bisschen Volunteer, also so Freiwilligenarbeit gemacht hat und weil er einmal einen Vortrag für Julian Assange gehalten hat, und weil er fürs Tor-Projekt arbeitet, wenn du dir anguckst, wie die Behörden mit dem umgegangen sind, und dann trete ich als WikiLeaks-Kandidat zu irgendeiner Wahl an. Boah. Ja, das würde echt Eier verlangen. Also wirklich. Das wäre schon krass, wenn das einer machen würde. Also ich meine, dann gelten meine Kritikpunkte bezüglich dieser Strategie nach wie vor. Aber ich würde den Mut dieser Person trotzdem definitiv bewundern. Ja, während Assange ja nicht mehr so viel zu verlieren hat. Hinter dem sind die Geheimdienste eh. Aber wenn jemand das jetzt freiwillig machen würde, oh Mann. Und vor allem halte ich auch irgendwie die US-Geheimdienste für fieser als die australischen, eindeutig. So die NSA oder dann CIA, mit denen ist nicht zu spaßen. Weil Holland sagte ja auch immer, mit Geheimdiensten spielt man nicht. Und das gilt, glaube ich, für die US-Geheimdienste ganz besonders. Jetzt hat tatsächlich jemand die Masse des Jupiter gegoogelt. Ich liebe unsere Schattenredaktion. 318 mal größer als die Erde. Ja, das würde vermutlich das Schwerkraftfeld verändern, wenn jemand mit solchen Eiern rumliefe. Oh Mann. Ja. Und wir könnten dann auch über die Relativitätstheorie und die Raumkrümmung reden. Oh nein, nein. So. Wir sind hier bei der Datensuppe. Ja, stimmt. Wir sind nicht bei der Physiksuppe. Bei der Physiksuppe. Wer sowas übrigens hören möchte, wenn man über solche Sachen spricht, der kann gerne mal auch bei den Hoaxillas einschalten, die jetzt ja leider nebenbei laufen. Deswegen alle hier bleiben bei der Datensuppe. Ja. Okay, nee, aber... Denn wir casten nackt mit Aluhut, da kann Hoaxilla nicht mithalten. Richtig, wir casten immer nackt mit Aluhut, da können andere nicht mithalten. Das muss man sich erstmal trauen. Wir brauchen dazu ja auch Big Balls, um das jedes Mal zu machen. Ja, vor allen Dingen im Sommer, wenn es um die Uhrzeit wahrscheinlich noch hell draußen ist, wo die Nachbarn dann mit hier reingucken können. Naja, ich muss auch unbedingt mal einen hübscheren Aluhut basteln. Ich sag ja Rio seit Wochen, dass ich einen Aluhut basteln will, wo er von Neid ganz blass wird, und ich bin noch nicht dazu gekommen. Wenn ich es mache, werde ich definitiv auch Fotos online stellen. Ja, seiner ist ja offensichtlich heute kaputt gegangen, weil sonst wäre er ja anwesend. Also ja. Ihn hat die... Das stimmt. Ich wette, er ist nicht da, weil sein Aluhut kaputt gegangen ist und er sich da nicht in den Chat traut. Die Erdstrahlung scheint ihn sehr hart getroffen zu haben. Ja. Okay. Gibt's denn jetzt noch Fragen zum Thema Bradley Manning, WikiLeaks, Julian Assange und so weiter, oder sollen wir jetzt zum Thema Reoccupy rübergehen? Genau, lassen wir den Chat mal einen Moment tippen. Tipp, tipp, tipp, tipp. Schweden und so, Ja, was hast du denn nur noch konkrete Fragen zum Thema Schweden? Da hat ja gerade einer geschrieben, der Dissident. Ja, habe ich gesehen, aber die Frage ist halt, ob er dazu noch konkrete Fragen hat. Die Geschichte mit der untergegangenen Mail, genau, da habe ich mir noch vorgenommen, dass ich unbedingt drüber reden will, hab's aber vergessen. Der Möpsen 6, was ist das für eine Nummer? 622, Möpsen 622, der hat mich da gerade dran erinnert, das finde ich sehr cool von ihm. Datensuppe, das mit der UN hatte ich erwähnt. Und zwar das mit den E-Mails, das ist sehr kurios. Und zwar hat nämlich tatsächlich die Staatsanwaltschaft gesagt, dass es deswegen krasse Verzögerungen bei diesen Vorgängen gegen Manning gegeben hätte, weil einige E-Mails der Verteidigung im Spamfilter gelandet sind. Und zwar hatten die halt einen Regierungsfilter und der hat das Wort WikiLeaks direkt weggeblockt, damit nicht jemand so böses staatsfeindliches Zeug verschickt. Und dadurch sind die Sachen dann halt Filter gelandet und dann haben die einige wichtige E-Mails zu dem Prozess nicht bekommen. Und die trauen sich jetzt auch nicht, das von der Blacklist wieder runterzunehmen, weswegen jetzt jemand das Zeug tatsächlich manuell dann sortieren muss. Und erstens ist das mal natürlich relativ lustig, so nach dem Motto, dann haben die sich irgendwie so richtig schön selber ins Knie geschossen. Wer natürlich da nicht so viel Sympathien für Leute hat, die gerne E-Mails an Blacklisten, die kritische Inhalte haben, oder wer einfach nicht viel Sympathien für die Staatsanwaltschaft im Fall Bradley Manning hat, der kann sich da natürlich schon drüber amüsieren. Aber was natürlich mindestens genauso interessant ist, Julian Assange hat mal ein Interview gegeben. Ich weiß, dass der Link existiert und ich weiß, dass ich den in irgendeinem meiner Stratfor-Berichte zitiert habe. Ich kann den dann auch raussuchen oder vielleicht kann die Schattenredaktion den raussuchen. Er hat tatsächlich in einem Interview mal gesagt, dass sein Ziel überhaupt nicht ist, dass er mit den Leaks die Welt verändert, sondern sein Ziel ist, dass er die Leute, denen diese Leaks gelten, so paranoid macht, dass das System dann irgendwann durch die ganze Geheimhaltung so ineffizient wird, dass es nicht mehr richtig funktioniert und dass sie dann quasi gezwungen sind, ein offeneres System einzuführen. Das ist halt seine Aussage, dass er halt durch die Leaks die Trade-offs, die für diese Sicherheitsmaßnahmen da nötig sind, immer weiter erhöhen will. Man spricht halt in der Sicherheitstheorie immer von Trade-offs. Das ist halt irgendein Preis, den man dafür zahlen muss, dass man halt ein bestimmtes Ausmaß an Sicherheit erreicht. Und er versucht halt so viel, dass der Trade-off dann so groß wird, wie die im Chat rumtrollen, dass dieser Trade-off dann halt tatsächlich so extrem groß wird, dass dieses geheimnistorische System nicht mehr funktioniert. Und es haben halt Leute gesagt, jetzt guck mal hier, Assanges Theorie funktioniert. Das System ist schon so ineffizient geworden durch diese ganze Anti-Leak-Panik, dass es nicht mehr funktioniert. Ja, ich sag mal so, man sollte eigentlich auch keine Witze über das Aussehen anderer Leute machen. Das war jetzt eben spontan von mir, das war auch nicht besonders nett. Aber andererseits ist es bei Fefe ja wirklich schon fast sprichwörtlich. Ja, also ich hab... Ich würde es jetzt auch nicht twittern. Das Zeug, was ich auf Twitter schreibe, das ist ja immer dann doch relativ reflektiert. Während dem Podcast, da kommt man nicht immer so dazu. Du hast es ja, den Einspruch, den du zuletzt gesagt hast, ich bin ja nicht so wie Fefe, den hast du ja vor ganz vielen Zuhörern gesagt. Deswegen wundert mich, dass du jetzt auf Twitter noch keinen Shitstorm bekommst, weil ich habe vor einiger Zeit einfach mal nur so... Ja, wie gesagt, das war irgendwie dann auch mehr spontan, also... Wenn ich drüber nachgedacht hätte, hätte ich es auch nicht gesagt. Ja, ich habe halt aus Spaß vor einiger Zeit geschrieben, Fefe ist der Pommespanzer unter den deutschen Bloggern. So, dann war ich mal eine Stunde weg vom Rechner, weil ich irgendwas gemacht habe hier. Dann komme ich wieder und hatte auf einmal, was weiß ich, wie viele Menschen, wo die Leute geschrieben haben, um Gottes Willen, wie kannst du Körperwitze machen? Oh, du bist ja voll unmoralisch. Oh, dann habe ich mir einfach... Ja, tut man auch, wie gesagt, eigentlich nicht. Nur, ich wollte jetzt nicht so ernsthaft auf diese Sache mit Fefe eingehen. Weil... Irgendwie war ich auch im ersten Moment ein bisschen sauer und da wollte ich das Ganze halt ein bisschen entschärfen. Nein, deswegen, weil ich seinen Stil halt überhaupt nicht mag. Ja, willkommen im Club. Ich mag halt dieses super drastische und dieses Draufbashen und dieses Schadenfrohe von ihm überhaupt nicht. Ich finde einige seiner Ansichten recht intelligent, aber ich komme halt mit seinem Stil überhaupt nicht klar. Genau, und dementsprechend möchte ich nicht gerne verglichen werden. Das ist genau meine Meinung. Und wenn ich immer sowas sage, ja, ich mag den Blog eigentlich gar nicht oder so, wie er schreibt, dann bekomme ich mal zu hören, ja, wieso? Das mögen doch alle. Ja, weil das alle mögen, muss ich das ja nicht mögen. Ja, ja, eben. Also ich bin der Ansicht, er ist definitiv sehr, sehr kompetent, was den Bereich IT-Sicherheit angeht. Diesbezüglich schreibt er sehr kluge Sachen in seinem Blog und auch dieser Bericht, den er dann für den Chaos Computer Club gemacht hat zum Thema Hacker-Tool-Paragraphen, da hat er maßgeblich dran mitgearbeitet und so. Das ist alles sehr, sehr kompetent. Also er ist definitiv sehr intelligent und sehr fähig in diesem Bereich. Und ich kann auch mit einigen seiner politischen Meinungen durchaus was anfangen. Nur ich mag halt seinen Stil nicht. Und dementsprechend lese ich seinen Blog nicht gerne, weil ich ärgere mich da eigentlich immer permanent, wie er mit den Leuten umspringt. Ja, aber mittlerweile wird man ja für alles heutzutage gebasht. Ich wurde ja letztes Mal dafür gebasht, weil ich halt öffentlich gesagt habe, ich höre Tim P. nicht, ne? Also Tim Pritloffs Cast mag ich eigentlich gerne. Ja, ich habe gesagt, keine Ahnung, brauche ich nicht. Ich höre jetzt bei Weitem auch nicht alles, sondern nur, wenn mich das Thema interessiert. Aber ich höre seine Casts eigentlich gerne. Wobei ich auch finde, dass sowas Geschmackssache ist. Ich würde jetzt niemanden dafür verurteilen, dass er eine bestimmte Sendung hört oder nicht hört. Richtig. Ich verurteile ja auch keinen dafür, dass er keinen Gulli liest, weil ich es natürlich schade finde. Ja, ich bin ja immer so ein bisschen trollig, wenn halt jemand darüber erzählt, dann frage ich gerne mal im Chat, was aber nur Spaß ist, wer ist Tim Pritloff? Und darauf kommen halt einige nicht klar, was ich dann immer lustig finde, dass mich dann irgendwelche Leute versuchen zu trollen, die dann halt maßgeblich aufgrund meiner Trollarmee, die mir dann ja auch halt immer hilft, obwohl ich sie gar nicht um Hilfe gebeten habe, auf die Leute eindrischt. Gut, das ist aber eine andere Geschichte. Ja, okay. So, wir waren jetzt abgeschwiffen zu Fefe, Fefes Blog und so weiter. Sollen wir denn jetzt? Ja, also wie gesagt, ich denke jetzt nicht, dass ich mich dafür in aller Form entschuldigen muss für diese Bemerkung, sondern ich denke, jeder weiß, wie es gemeint war. Ich meine, selbst wenn es deine persönliche Meinung wäre. Grundsätzlich bin ich bei solchen Meinungen jetzt auch, bei solchen Äußerungen jetzt auch sehr skeptisch. Und ich finde auch, man sollte es nicht machen. Aber ich denke mal, in dem Moment weiß dann auch jeder, wie es gemeint ist. Von daher brauchen wir da jetzt auch nicht irgendwie das nächste Gate draus zu machen. Kennst du das mit den Gates? Ja, ich habe gerade schon getwittert, Annika Gate. Nein, nur ein Scherz. Ja, genau. Das ist ja bei den Piraten, ist das so ein Running Gag. Die haben dauernd ein neues Gate. Ja. Die haben ja jetzt auch eine Gating-Agentur gegründet, damit sie nicht mal einen Tag ohne auskommen müssen. Richtig. Und das war auch einer der Gründe, wo ich gesagt habe, nee, nicht so meine Politik, ich habe mir das besser vorgestellt. Vor allen Dingen jetzt zuletzt die ganze Gender-Debatte, da kann ich mich immer noch äußern. Ja, komm, lass es. Ja. Sonst kriegen wir auch wieder einen Shitstorm, wenn wir über das Thema reden. Und außerdem ist das jetzt auch zu komplex, um da irgendwie mal kurz und drüber herzuziehen und so. Ja, wir können das ja in Zukunft so machen, damit sich das weibliche Geschlecht da besser fühlt. Zum Beispiel, zumindest in Piratenrichtung können wir das ja jetzt immer die Twitter, die IRC, die Facebook. Nein, komm, jetzt lass es. Das Thema ist wirklich zu komplex, dass man da so blöde Witze drüber machen sollte. Ich mache gerne Witze darüber. Aber gut, okay, vielleicht mache ich darüber meinen eigenen Podcast, einen Bashcast. Ja, kannst du meinetwegen tun, aber mit sowas möchte ich nichts zu tun haben. Ja, du musst ja auch nicht mit dabei sein. Ach, der Ryan Burns, der ist wieder da. Aha, aha. Aber jetzt braucht er eh nicht mehr hier reinkommen, ne? Jetzt ist es zu spät. Ja, und ohne Aluhut brauche ich jetzt sowieso nicht. Richtig, ohne Aluhut geht das nicht. Fährt er uns alle auch noch mit durch seinen Leichtsinn. Man hört das ja immer, wenn er am Reden ist und mal so anfängt zu knistern. Das ist immer so die Zeit, wo sein Aluhut verrutscht. Dann fängt er nämlich sofort an zu knistern und ja. Ja, nee, wenn er für Reoccupine jetzt noch reinkommen will, kann er das gerne machen, also. Ja, ich weiß ja nicht, ob er sich in der Hinsicht, ich habe mir da heute einen Artikel drüber durchgelesen. Ja. So. Ja, wir können jetzt gerne mal zu dem Thema Reoccupy kommen, was in New York da jetzt stattgefunden hat, wo sich, wie viel waren das? Ich glaube 300 Aktivisten am im Laufe des Tages waren es mehr. Es hat halt in diesem Stadtbezirk Lower Manhattan, wo halt das Protestcamp sich befunden hat, bis es dann geräumt wurde, hat es halt dann Proteste gegeben, also Protestkundgebungen und irgendwelche Kunstaktionen und dann ist da halt Protestmärsche und durchgelatscht worden und so. Das waren wohl mehr und dann diese rund 300, das ist halt die Zahl der Demonstranten, die sich dann abends gegen 11 Uhr halt im Zuccotti Park eingefunden haben, wo halt dieses Camp war. Und von denen wohl einige dann auch versucht haben, Camp wieder aufzubauen, was dann dazu geführt hat, dass jetzt endlich der Park geräumt worden ist. Ja, und zwar wurde ja, hast du den Artikel geschrieben auf Gulli, ja, ne? Ja. Darüber, genau, da hast du ja auch... Ja, Occupy mache ich meistens bei uns. Okay, da wurde ja auch über die Polizeigewalt geredet, die da stattgefunden hat. Kannst du dazu was Genaueres sagen? Ja, und zwar gibt's halt massive Kritik, dass bei dieser Räumung sehr gewalttätig vorgegangen werden soll. Also es hat wohl Auseinandersetzungen gegeben, sollen auch 3 Polizeibeamte verletzt worden sein. Aber die Polizei ist halt auch sehr massiv nicht nur gegen die Demonstranten, sondern auch gegen Pressevertreter vorgegangen. Also es gibt eine Reihe von Aussagen von Journalisten, die werden rumgeschubst worden. Eine weibliche Journalistin ist dann wohl auch an die Brust gefasst worden und so. Und dann sind die auch daran gehindert worden, halt aus dem Park zu berichten. Und einige Journalisten haben sich halt auch wirklich beschwert, dass sie von der Polizei geschlagen worden wären. Und gegen die Demonstranten gab es halt auch dann ja die Polizeiaktionen gegen Journalisten, genau. Da bin ich ja gerade dabei. Also das war schon relativ extrem dafür, dass es halt Pressevertreter sind, die nur ihren Job machen und dementsprechend auch keine Straftaten begehen. Und andererseits ist man halt auch gegen die Demonstranten sehr massiv vorgegangen. Da gab es also wohl eine Frau, die ist dann von der Polizei zusammengeschlagen worden und hat dabei vermutlich auch Verletzungen erlitten. Also es hieß jetzt, die hätte vielleicht ein paar gebrochene Rippen oder was gehabt. Plus, war das die mit dem Höschen, wo Occupy MS drauf stand? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich habe noch einen Gegenartikel dazu gelesen, warum die Polizei so brutal vorgegangen ist. Ja, das Ding war auch nicht, dass sie zusammengeschlagen worden ist. Also da kann ich gar nicht beurteilen, ob das jetzt irgendeine Form der Rechtfertigung dafür gab oder nicht. Nur das Problem war, dass sie dann hinterher wohl, ich weiß nicht, durch den Stress oder so, einen epileptischen Anfall erlitten hat und dass sich eine Viertelstunde keiner um sie gekümmert hat. Das berichten zumindest die Demonstranten, die dabei waren. Mhm. Das geht natürlich nicht, selbst wenn sie jetzt wirklich irgendwas gemacht haben sollte, was ich nicht beurteilen kann. Und dann gab es noch einen Demonstranten, der wohl behauptet hat, er hätte mehrere Knochenbrüche halt durch die Polizeigewalt erlitten. Und es gab einen anderen Demonstranten, der halt mit dem Kopf voll gegen eine Scheibe geknallt worden ist. Aua. Ja, ich weiß jetzt nicht, was für eine Verletzung der erlitten hat, das war noch nicht ganz klar, aber sah auf jeden Fall brutal aus, davon gibt es auch ein Video. Und es gibt auch Fotos, also so wie die Tür aussieht, da möchte ich meinen Kopf nicht vorhalten, also nee. Moment, ich kriege ja... Jeder, der mal bei sowas bei war, weiß doch, dass die Demonstranten übertreiben. Ja, aber die Tür wird nicht übertrieben haben. Und das Video existiert ja. Ja, und warte mal, ich suche hier gerade was raus, weil ich hatte vorhin noch irgendwo hier in einem Forum hatte ich noch ein Video gesehen, wo man sogar sieht, dass die Demonstranten am Anfang auch nicht so ganz nett zu den Polizisten waren, wo die Polizisten... Es gab da entsprechend in beide Richtungen Gewalt. Wobei bei der Parkräumung die Gewalt wohl erstmal von der Polizei ausging. Die Demonstranten haben wohl versucht, ein Camp zu errichten, was natürlich nicht erlaubt war. Mhm. Und als dann die Polizei gekommen ist, also die waren halt drumherum und dann haben sie ihnen halt gesagt, sie sollen den Park verlassen. Und da haben sich dann halt einige Demonstranten geweigert und haben Sitzblockaden gemacht. Was natürlich, die haben halt diese Polizeianweisungen missachtet. Aber sie waren nicht gewalttätig, sondern es war halt ziviler Ungehorsam, friedlicher Widerstand. Und dagegen dann so massiv vorzugehen, ist nicht gerechtfertigt. In anderen Fällen kam es vermutlich dann wirklich von beiden Seiten zur Gewalt. Wobei das auch einige der beschriebenen Aktionen nicht rechtfertigt. Ja, genau, hier war nämlich eine Frau, die verprügelt worden ist. Da steht im Forum drin, sie hatten nämlich dem Nichtsahnenden im Park stehenden Kopf voll in die Fresse gehauen und hat dann versucht zu entkommen. Okay, ja gut. Ja, das tut man nicht, aber... Wie gesagt, einiges erscheint mir schon unverhältnismäßig. Und was halt auf keinen Fall gerechtfertigt ist, ist eben das Vorgehen gegen Journalisten. Denn die machen tatsächlich nur ihren Job und die Frauen bestimmt keine Polizisten. Ja, richtig. Das fängt ja schon damit an, dass die halt so grob angepackt werden und gesagt wird, ja, sie dürfen ihn nicht filmen. Das war ja in der Vergangenheit bei den ganzen Occupy-Geschichten in Amerika auch so. Wenn es eine heiße Sache gegangen ist und die Polizei durchgegriffen hat, dann durften die ja teilweise auch niemals mehr filmen. Ne? Dann wurden die halt am Arm gepackt und gesagt, komm, weg hier. Ja, ja. So viel zum Thema Pressefreiheit. Eben. Die machen nur ihren Job und die haben jedes Recht der Welt, dass sie sowas filmen oder dass sie davon berichten. Und von daher ist das nicht gerechtfertigt, dass sie dann irgendwie mit Gewalt aus dem Park gedrängt werden. Und es ist schon gar nicht gerechtfertigt, dass sie dann irgendwie verhauen oder begrapscht werden. Mit welchem Recht macht man sowas? Richtig. Also ich meine jetzt bei den Demonstranten, da ist es wirklich manchmal schwer zu sehen, von welcher Seite das jetzt ausgegangen ist. Da kann man höchstens dann gucken, in welchem Fall halt die Gewalt nicht verhältnismäßig gewesen ist. Dass teilweise da auch Aktionen im Rahmen der Selbstverteidigung ablaufen, will ich gar nicht bestreiten. Nur, wie gesagt, die Presseleute, die machen nur ihren Job. Und wenn sie daran gehindert werden, dann ist das einfach ein Verstoß gegen die Pressefreiheit, die in den USA ja angeblich so hoch gehandelt wird. Und dann ist das definitiv mal auf gar keinen Fall in Ordnung. Selbst wenn es jetzt nur darum ginge, dass die Leute daran gehindert wurden, im Park ihre Arbeit zu machen, indem man sie irgendwie rausgedrängt hat oder ihnen verboten hat, da reinzugehen. Selbst das wäre schon nicht in Ordnung. Und in den Fällen, wo dann wirklich ein Polizist handgreiflich wird, das ist einfach durch nichts zu rechtfertigen. Mit welchem Recht hält man diese Leute davon ab, ihren Job zu machen? Ja. Ich meine, die Aufgabe von der Presse ist ja, dass sie kontrollieren, ob alles mit rechten Dingen zugeht, auch in dem Sinne. Und halt quasi der Bevölkerung erlauben, den Polizisten auf die Finger zu gucken in so einer Situation. Und wenn die Polizei das nicht will, das lässt dann schon tief blicken. Ja, genau, die ULP 83 hat gerade ein gutes Beispiel genannt. Genau, bei Occupy Oakland, da waren ja einer der brutalsten Ausschreitungen von Polizei gegen Demonstranten. Da hatte ich auch vor geraumer Zeit einen Livestream gesehen, genau, da ging es richtig. Ja, da hatte ich auch diese Woche noch eine News zu. Ja, also ich kann zum Beispiel ein Beispiel aus Deutschland nennen, wo es um die Castor-Transporte ging. Mach mal, und danach würde ich gerne noch kurz Occupy Oakland dann machen. Mhm, genau, und ja, dass halt die Gewalt nicht immer direkt von der Polizei sofort ausgeht. In Deutschland zum Beispiel, dieses Jahr war das, genau. Bei den letzten Castor-Transporten, da wurde ja in den Medien berichtet, ja, die Polizei ist mit Wasserwerfern und Tränen, also Pfefferspray, gegen die Demonstranten vorgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum sollten die das einfach so machen? Dann hatte ich einfach mal jemanden nachgefragt, der hier bei mir in der Nachbarschaft wohnt, der da als Polizist stationiert war. Und er hat mir dann ein Video gezeigt, da waren halt krasse Demonstranten bei, die haben irgendwie so eine komische selbst gemixte Flüssigkeit auf die Polizisten gespritzt, wo man dann Leute in Brand mitsetzen kann. Und das ist ja klar, dass man als Polizist da direkt zum Pfefferspray greift, um sich zu wehren. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, okay, dass dann natürlich nicht erwähnt worden ist von den Demonstranten selber, dass da Demonstranten angefangen haben, Polizisten anzuzünden. Dann wird es dann nämlich wieder so dargestellt, dass die Polizei von alleine angefangen hat, dass die hart gegen Demonstranten vorgegangen sind. Ne? Das gibt's aber genauso auch umgekehrt. Ja, natürlich. Dass die Polizei irgendwas verschweigt, was sie... Nee, das ist klar, das ist klar. Aber... Also natürlich muss man solche Berichte immer mit Vorsicht genießen. Das erste Opfer in jedem Krieg ist die Wahrheit. Und wenn so eine Demo dann zum Schlachtfeld geht, dann ist es da nicht so anders als im Kriegsgebiet, denke ich mal. Aber... Davon mal abgesehen, wie gesagt, es gibt Aktionen von der Polizei, die sind definitiv auch da nicht gerechtfertigt, wenn sich die Demonstranten vielleicht daneben benommen haben. Und so ein massives Vorgehen gegen die Presse gehört dazu. Das braucht man auf gar keinen Fall zu diskutieren. Ja. Und was hier im Chat auch schon einige gesagt haben, man weiß ja auch vielleicht nie, ob bei den gewalttätigen Demonstranten vielleicht Undercover-Polizisten dabei sind, die dann halt so eine entsprechende Situation provozieren wollen. Wie bei Oakland, ja. Sowas gibt's. Richtig, also da gibt's ja auch ein Video drüber. Da hatten die nämlich von den Occupy-Geschichten aus Amerika, da hatten die Polizisten gefilmt, wie sie dann auch mal zivil als ganz normaler Demonstrant unterwegs waren und da Stress gemacht haben, quasi als Agent-Provokateur. Ne? Ja, ja, ich habe auch so ein Video gesehen aus Heiligendamm damals beim G8-Gipfel, ich glaube, oder G-irgendwas. Da gab's tatsächlich auch so einen Fall, dass jemand dann angefangen hat, die Polizisten irgendwie dann zu provozieren und mit Steinen zu beschmeißen. Und dann haben auf einmal die Demonstranten, die um den rumstanden, haben halt irgendwie entdeckt, dass das ein Agent Provocateur war und haben den verprügelt. Und dann kamen die Polizisten ganz schnell an und haben den in ihre Reihen gezogen, sind mit dem verschwunden. Was natürlich heißt, dass der Verdacht so aus der Luft gegriffen nicht gewesen sein kann. Polizei muss verhältnismäßig handeln, Schlagstock gegen Fäuste. Ja, auch das sage ich ja. Einiges an Gewalttätigkeiten, was die Polizei gemacht hat, war halt definitiv ungerechtfertigt. Ich kann auch jemanden festnehmen, ohne dass ich den mit dem Kopf wohl gegen eine Tür knalle. Richtig. Was mir das bringen soll, jemanden, der offensichtlich gesundheitliche Probleme hat, nicht mal dann zum Sani zu bringen, das erschließt sich mir schon mal gleich überhaupt gar nicht. Der ist doch in dem Moment sowieso keine Bedrohung. Es ist einfach nur unmenschlich und krank. Vor allen Dingen sollte die Polizei ja mittlerweile wissen, dass es nicht mehr so wie damals abläuft, wo kaum einer irgendwelche Demonstrationen mitfilmt. Klar. Eigentlich wird heute sehr viel dokumentiert. Mhm. Was ja dann wenigstens den Effekt hat, dass überhaupt jemand erfährt, wie die vorgehen. Ja, mittlerweile ist es ja pro Demo so, dass es da teilweise 3 bis 4 Livestreams gleichzeitig gibt. Das war ja damals nicht so. Da konnte man ja viele Sachen nicht nachdokumentieren. Damals ist es ja auch so gelaufen, wo man halt noch nicht diese Smartphone, wo man die ganzen Smartphones und so hatte, womit man dokumentieren konnte, dass die Polizei auch einfach sagen konnte, ja, wir sind halt gewalttätig vorgegangen, weil es ist das und das passiert. Und dann, weil es halt nicht dokumentiert war, ist ja, ja klar, ja, dass man dann eher der Polizei Problem, glaubt. Ja, da habe ich auch mal eine Studie zugelesen, dass tatsächlich die meisten Presseorgane, wenn Aussage gegen Aussage steht, das Ganze immer so darstellen, als wären die Aussagen der Polizei glaubwürdiger. Das kann man ja durch die Formulierungen dann entsprechend so darstellen. Ob das jetzt in jedem Einzelfall zutrifft, sei mal dahingestellt. Also es mag halt auf jeden Fall Leute geben, die das so einstufen. Ich bin da sehr skeptisch. Also Ja, die Jude schreibt gerade, in Auckland hat einer das Tränengas in eine Gruppe von helfenden Demonstranten geschmissen, nachdem einer verletzt wurde. Handgranate ging in der... Ja gut, das war jetzt keine Handgranate, das hört sich ein bisschen brutal an, das war eine Stunning Grenade. Also halt, ja, die Dinger machen halt sehr viel Boom und einen sehr heftigen Blitz und so, um die Leute halt außer Gefecht zu setzen. Ja, und wenn man so ein Ding mal abbekommen hat, also ich habe noch keins abbekommen, aber ich auch nicht. Aber angeblich ist man davon erstmal mehrere Minuten betäubt, also halt von den Ohren und von den Augen her. Fire in the hole. Ja, also ich habe von Leuten halt gehört, denen ein Offizier beim Wehrdienst mal eine Blendgranate ins Zimmer geschmissen hat zum Wecken. Die meinten, das wäre voll scheiße. Die wären dann auch nicht geradeaus aus dem Bett gekommen. Das ist also wohl schon ziemlich heftig. Ja, Lockenmähne legt dabei Wert auf die Dokumentation von Jörg Bergstedt. Die kenne ich auch. Ich nicht. Und zwar geht's da um die Tricks von Polizei und Justiz. Ja, das sind mehrere Teile. Also soll ich die auf jeden Fall mal gucken, ja. Kann man sich angucken, ist schon ein bisschen länger her. Ja, am besten schmeißen wir die in die Shownotes, aber ich werde mir die dann auch gleich oder irgendwie morgen dann auf jeden Fall mal ansehen. Danke. Gut, was ich noch zu Occupy Oakland sagen wollte, wenn du jetzt soweit dann ja, klar, mit gerne, Thema durch bist. Und zwar gab es ja da diesen Fall von Scott Olsen, von einem Irakkriegsveteran und Occupy-Aktivisten. Der Fall sollte den meisten Begriff sein. Der ist halt, als es damals zu diesen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei kam, halt schwer verletzt worden. Schädelbasisbruch war das, ne? Ja, oder Schädelbruch, glaube ich, eins ja. Von beiden. Er hat dann halt was an den Kopf bekommen und hat dann halt auch Gehirnschäden erlitten, durch die er erst sehr viel Probleme hatte mit der Sprache. Das ist jetzt mittlerweile wohl wieder besser, aber ob er jetzt schon wieder völlig wiederhergestellt ist oder ob das überhaupt nochmal so wird wie vor diesem Vorfall ob er bleibende Schäden davon trägt, das war noch nicht so ganz klar, was das Letzte war, was ich gehört habe. Und es hat jetzt wohl die neue Erkenntnis gegeben, das hat zumindest sein Anwalt gesagt, dass man ist ja davon ausgegangen, er hätte halt einen Tränengaskanister an den Kopf bekommen. Und jetzt hat sich aber wohl rausgestellt, dass er stattdessen so eine Art Gummigeschoss, also so eins von diesen weniger tödlichen Geschossen, so eine Beanbag Round heißt es bei denen. Könnte man den Wikipedia-Artikel am besten verlinken. Ah. Moment mal eben. Mal eben einen Schluck trinken. Ich habe irgendwie total krassen Heuschnupfen heute. Ja, man merkt direkt, wenn es hier wärmer wird, dann ja, kommt der Heuschnupfen durch. Ja, ich bin dafür, dass man das ganze Zeugs in den Kamin, aber gut. Jedenfalls hat er halt scheinbar so ein Beanbag-Geschoss an den Kopf bekommen und keinen Tränengaskanister. Und sein Anwalt sagt halt, gut, wenn das jetzt so ein Tränengas-Ding gekommen wäre, das wäre halt dumm oder fahrlässig von der Polizei gewesen. Aber diese Geschosse, die sind dafür da, dass man damit auf Leute schießt. Und von daher ist in dem Fall dann davon auszugehen, dass es mit Absicht passiert ist. Und er ist halt aus einer Entfernung von weniger als 10 Metern getroffen worden. Und wenn du jemanden mit so einem Ding mit aus dieser Entfernung an den Kopf schießt, also da brauche ich jetzt irgendwie kein Arzt zu sein, um mir ausrechnen zu können, dass das nicht so unbedingt gesund ist. Ja, beziehungsweise, dass jemand dadurch sehr massiv verletzt werden kann. Ich habe so ein Ding mal gegen das Bein bekommen und der blaue Fleck, der war so groß wie zwei Fäuste nebeneinander. Na gut. Ich bin jetzt nur mit anderen Sachen beschossen worden, aber das vertiefen wir jetzt hier nicht näher. Jedenfalls hat sein Anwalt jetzt auch halt Klage eingereicht gegen die beteiligten Polizisten. Und er versucht jetzt halt nachzuweisen, dass das Ganze vorsätzlich geschehen ist. Die Polizei hat das bis jetzt noch nicht kommentiert. Aber dieser Anwalt Marc Martel hat sich halt auch sehr schockiert darüber geäußert, dass wirklich in dieser Form mit Absicht auf Leute geschossen wird. Auch wenn das Ding weniger tödliches Geschoss genannt wird. Ich meine, wenn der jemand so massiv von verletzt wird, dann kann auch immer jemand draufgehen, wenn er richtig Pech hat. Ja, wenn er so, man sieht ja schon, wenn dabei ein Schädel bricht, wenn man so ein Ding vor den Kopf kriegt, das ist schon uiuiui. Ja, das kann ja sein. Der Chat schreibt gerade, ich vermute, er hat in der ersten Reihe demonstriert. Das kann ja wohl sein. Aber das ist ja kein Grund, jemanden so massiv zu verletzen. Was schreiben die Leute hier? Annika hatte... Ja, die wollen jetzt gerne wissen, was ich da mit meiner Trollerei gerade meinte, aber das werde ich Ihnen nicht verraten. Ich habe auch meine kleinen Geheimnisse. Nee, ich stand, wo ich solche Dinge abbekomme, da stand ich nicht in der ersten Reihe. Und zwar gibt's ja auch diese komischen Granaten, wo Gummigeschosse drin sind. Wenn die in eine Menge geschmissen werden, dann fliegen die Dinger in allen Richtungen und ich habe so ein Ding vom Bein bekommen. Frag mich aber nicht, wo das war. Das sind so Sachen. Es gibt auch Sachen, über die ich nicht so rede. Das ist also eine dunkle Vergangenheit. Ja, ich habe auch meine dunkle Vergangenheit. Naja. Ja, der Raul Troll sagt halt, dass es zwischen diesen Gummigeschossen und den Beanbags noch einen Unterschied gibt. Das ist halt alles, es ist halt diese nicht tödliche Munition, die ist in den USA derzeit total in. Diese ganzen Sachen, mit denen man die Leute angeblich weniger verletzt, aber die natürlich letztendlich, ich habe es aus der englischen Wikipedia gelesen, ich kann jetzt nicht sagen, ob der Link da auch korrekt ist. In den USA sind halt diese weniger tödlichen Waffen, früher hießen die mal nicht tödliche Waffen, aber dann hat es halt ein paar Fälle gegeben, wo jemand dann doch dadurch zu Tode gekommen ist und dann durften sie das nicht mehr so bezeichnen. Jetzt heißt das weniger tödliche Waffen. Die Dinger sind halt bei denen gerade total in, zum Beispiel diese Taser, diese Elektroschockwaffen, dann gibt es ja irgendwelche Kanonen, die mit Hitze oder mit Schallwellen arbeiten und es gibt halt diese verschiedenen Arten von Geschossen, die halt nicht so gefährlich sind wie richtige Geschosse. Aber was diesen Waffen allen gemeinsam ist, ist mal erstens, dass die Rüstungsindustrie sich daran Schweinegeld verdient. Und zweitens ist es halt, die setzen auch die Hemmschwelle herab. Das heißt, wenn ich jetzt als Polizist eine Waffe habe, wo ich glaube, die ist nicht tödlich oder weniger tödlich, dann drücke ich natürlich eher ab, als wenn ich glaube, oder wenn ich weiß, dass jemand dabei draufgehen kann. Und dadurch kommt es halt dann auch zu sehr vielen Verletzungen, weil die Dinger dann halt in völlig ungeeigneten Situationen eingesetzt werden, wie es vermutlich bei Scott Olsen dann auch gewesen ist. Und ja, diese Dinger sind halt alles andere als ungefährlich. Ja. Das haben sie halt auch alle gemeinsam. Zum Thema Rüstung. Zum Beispiel durch einen Taser, wenn jetzt jemand einen Herzfehler hat, was ich überhaupt nicht wissen kann, dann kann er auch dran sterben. Oder ja. wenn ich da, wer weiß, einen Herzschrittmacher halt oder so. Ja, ja, eben. Und wenn ich jetzt so ein Beanbag-Ding irgendwie, wenn ich das gegen den Arm kriege oder sonst was, das tut vermutlich scheiße weh, aber da sterbe ich nicht dran. Aber wenn ich das jetzt blöd gegen den Kopf kriege, wie gesagt, da hätte er auch dran sterben können. Ja, wenn das wird halt dann doch billigend in Kauf genommen. Ja, richtig. Wenn du das direkt auf die Fontanelle, also direkt in der Mitte vom Kopf oben bekommst, da ist der Schädel ja bekanntlicherweise am empfindlichsten. Ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das so passiert ist. Zum Thema Rüstungsindustrie. Und zwar hatte ich da zuletzt einen Artikel gesehen. Diese Stunning Grenades, also die Blendgranaten und so weiter, die sind ja ziemlich teuer in der Produktion und in der Verarbeitung. Und die haben jetzt so neue Taschenlampen bekommen, die halt in einem gewissen Intervall bestimmte Lichtimpulse senden, womit man Leute auch lahmlegen kann, wenn man da direkt reinguckt. Ja, und da bloß ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel Epileptiker ist, genau, oder darauf, so, stelle ich mir vor, ist das auch nicht ungefährlich. Richtig, da wollte ich dann nicht mal Computerspiele zocken oder so. Genau, darauf wollte ich nämlich drauf hinaus, die hatten das in der USA zum Einsatz, ich weiß nicht, das war vor 6 Monaten, ich habe den Artikel jetzt ja nicht mehr zur Hand, da ist nämlich ein Demonstrant, der Epileptiker war, der ist daran zugrunde gegangen. Naja, klar, wenn sowas einen Anfall auslöst und wenn er da nicht rechtzeitig medizinisch versorgt wird, das ist dann schon sehr scheiße, also das ist eben das, was ich meine, du kannst es überhaupt nicht wissen. Wenn das ein gesunder Mensch ist und wenn das so angewendet wird, wie es geplant ist, dann ist es vermutlich wirklich nur schmerzhaft. Aber wenn ich jetzt jemanden erwische, der halt nicht fit ist, wie gesagt, wenn ich jetzt jemanden tasere und der hat einen Herzfehler oder so, oder wenn das halt einfach sehr ungünstige Bedingungen sind, zum Beispiel so eine Demo, das sind halt immer, wer weiß, wie viele Leute und ich kann nicht wirklich einschätzen, was da gerade passiert. Und vor allem, wenn das jetzt ein Polizist ist, der vielleicht normalerweise irgendwie in einer Dorfwache rumsitzt und überhaupt mit solchen Situationen gar nicht richtig umgehen kann, kann das noch schlechter einschätzen. Mhm. Und das ist halt auch eine völlig unberechenbare Situation mit so vielen Leuten, wo man vielleicht auch nicht weiß, auf was für Ideen die in dem Moment kommen. Die Demonstranten sind ja auch keine Profis. Und vielleicht haben die auch Angst oder stacheln sich gegenseitig auf oder machen irgendwas oder wollen unbedingt ins Fernsehen oder so. Das weißt du ja alles nicht. Manche von den Demonstranten sind ja auch sehr unvernünftig. Und die Situation ist einfach sehr, sehr unberechenbar. Und in dem Moment kann halt auch mit so einer Waffe jederzeit was passieren. Und eigentlich müsste einem vernünftigen Menschen das klar sein. Okay, gibt's zu dem Thema noch Fragen? Ja, der Raul Troll ist die ganze Zeit nicht mit uns zufrieden. Aber da muss er jetzt durch. Ja, das ist die österreichische Jule. Anti gegen alles. Also eigentlich mit der Jule bin ich mir eigentlich meistens einig, lustigerweise. Ja, das war auch noch ein kleiner Scherz am Rande. Nein, ich verstehe mich mit der Jule jetzt auch besser. Aber das liegt wohl daran, wenn ich einen Witz gegen Riot mache, dass sie mich dann eh mag. Ja, du hast den Riot ja ganz schön gedisst die letzten Wochen. Ja, was heißt gedisst? Ich habe ihn nur immer freundlicherweise öffentlich darauf aufmerksam gemacht, wenn er mal zu spät kommt oder hier und da nicht da war. Ja, was ja so gar nicht vorkommt. Er ist ja total zuverlässig und pünktlich. Ja, kann ja mal passieren. Das Lustige war, er hat ja gerade im Chat geschrieben, ja, läuft wieder alles und auf einmal geht der Quitt und kommt nicht mehr wieder. Ja, ja, das war doch, ich habe jetzt DSL Flatrate, jetzt gehe ich gar nicht mehr offline. Das Quitt IRC Pink Timeout. Das gab's doch auch irgendwie bei German Bash oder iBash oder so. Gab's mehrere Zitate ja. Von dieser Sorte. einer gerade DSL-Flat gekriegt und meint, jetzt geht er 24 Stunden idlen und zack, fliegt er raus. Ja, der Whiteburns ist auch nicht im, der ist auch nicht im, nee, ist er nicht, nicht im Skype, nee. Sonst hätte er wahrscheinlich schon versucht, längst anzurufen. Lol, der Dude meint gerade, Jule wäre seine Eva Braun. Na gut, das brauchen wir jetzt nicht kommentieren. Ich möchte nämlich nicht wissen, wer dann die Rolle von Blondie einnimmt. Ja, also wenn die Jule P83 jetzt eine Hausdurchsuchung bekommt, ich war es nicht schuld. Jo. Okay, ja, zum Thema Reoccupy in NYC, also New York City, oder halt auch... Ja, das sollten wir vielleicht noch über die Bewegung als solche reden. Also das kam jetzt angesichts der Polizeigewalt ein bisschen kurz, also nur irgendwie zwei Sätze oder so. Es ist nämlich so, dieses Reoccupy bedeutet ja wiederbesetzen. Und es geht einfach darum, dass die Bewegung ja im Winter ein bisschen eingeschlafen ist durch die ganzen Räumungen, aber auch dadurch, dass das Wetter halt nicht sehr Camping und Demo geeignet war. Gut, ich habe auch im Dezember gezeltet, aber ich bin auch bekloppt. Und es ist letztendlich so, dass diese Bewegung jetzt halt ein Zeichen setzen will, dass sie wieder da sind. Und da haben sie halt irgendwie das sechsmonatige Bestehen von Occupy genutzt, um halt nochmal auf sich aufmerksam zu machen und um zu zeigen, dass sie wieder da sind. Und einer der Anwesenden, der halt als Sprecher dann auch aufgetreten ist, hat halt gesagt, das wäre jetzt quasi die Frühjahrsoffensive von Occupy. Also ich denke, wir können gespannt sein, ob vielleicht andere Standorte da auch sich anschließen werden und ob es jetzt wieder zu mehr Besetzungen kommen wird oder ob man vielleicht sein Konzept ändert und andere Sachen durchgeführt werden. Ich denke auf jeden Fall, dass es weitere Aktionen unter diesem Occupy-Label geben wird. Ja, genau, das war mein Avast. Ja, die Leute im Stream haben gerade gehört, meine Virendatenbank wurde aktualisiert. Okay. Ja, ich kann nichts dafür, dass sie das immer sonntags um dieselbe Uhrzeit machen. Ich beschwere mich mal hier bei dem AV-Lab. Okay, gibt's denn noch irgendwelche Fragen von den Leuten hier im Chat? Was für Leute campen da? Nur Arbeitslose. Naja, die haben wohl am ehesten die Möglichkeit dazu. Aber ich glaube nicht, dass dieses Klischee so stimmt, dass tatsächlich nur solche Leute sich da engagieren. Also von Frankfurt weiß ich, dass da auch Leute waren, die berufstätig sind oder waren, weil Frankfurt... Ja, ja, eben. Ich sag ja, es sind nicht nur solche Leute. Die sind dann ansonsten halt... ansonsten finde ich das eigentlich in Ordnung. Wenn ich jetzt keinen Job habe, aus irgendwelchen Gründen, weil ich 50 bin und nichts mehr kriege oder so, und ich engagiere mich dann in irgendeiner aktivistischen Bewegung, finde ich das super toll. Dann leiste ich ja auch meinen Beitrag zur Gesellschaft. Und ich finde, ich habe vor diesen Leuten mindestens so viel Respekt wie vor jemandem, der jeden Morgen zur Arbeit geht, wenn er sich entsprechend engagiert. Mhm. Ist einfach so, weil er auch einen sinnvollen Beitrag leistet. Und ich stimme hier dem Just Another Anon zu. Also der Dude meinte ja, dass Leute, die halt entsprechend gesundheitliche Probleme haben, nicht auf eine Demo gehen sollten, weil sie halt sich damit in eine Gefahrensituation begeben. Aber einerseits weiß man es vielleicht auch gar nicht, dass man irgendeine Krankheit hat. Das gibt's ja auch immer wieder. Und andererseits, wie der Just Another Unknown halt auch schreibt, eine Demo wäre nicht per se eine Gefahrensituation. Man muss ja nicht davon ausgehen, dass es auf einer Demo dann auf einmal zugeht wie auf dem Schlachtfeld. Das ist eigentlich nicht so nur ein Zweck einer Demonstration. Und außerdem wäre das Demonstrationsrecht halt ein Grundrecht. Das finde ich auch. Nur weil ich jetzt nicht irgendwie gesund und fit bin, kann man mir doch nicht das Demonstrationsrecht absprechen. Also ich meine, ich bin schon, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, ich hätte halt irgendwas... dann hätte ich trotzdem das Recht zu demonstrieren und meine Meinung zu sagen. Ja, es gibt ja hier diese Herzkrankheit, die nennt sich, glaube ich, Myokarditis oder so. Das haben viele Leute, die merken das gar nicht, dass sie so eine Krankheit haben. Und wenn sie mal so einen Taser abbekommen, dann, dann wundern sie sich, dass sie nicht mehr aufwachen. Naja. Naja, ja, das ist aber so eine zwiegespaltene Sache. Nur weil jemand halt eine gewisse Krankheit hat, dass er nicht auf Demos gehen sollte, weil da können ja halt gewisse Waffen zum Einsatz kommen, das ist... Schwachsinn, weil Demonstrationen fallen ja letztendlich am Anfang, wenn es halt friedlich verläuft, die fallen ja auch unter Meinungsfreiheit. Also, ja, ja, eben. Ja, deswegen. Und da ich meine, natürlich ist das letztendlich, wenn jetzt jemand sagt, ich habe diese Krankheit und ich traue mich nicht dahin zu gehen, weil das halt sein kann, dass sowas passiert, natürlich, das ist von dieser Person dann vernünftig. Aber ich habe trotzdem als Polizist, wo ich letztendlich Verantwortung habe, weil mir halt entsprechende Sonderbefugnisse verliehen worden sind, dann muss ich doch zumindest dafür sorgen, dass ich halt auch ein bisschen für meine Mitmenschen Sorge trage. und jetzt einfach nicht davon ausgehe, dass die Leute das so entscheiden, dass nur richtig gesunde Leute auf eine Demo gehen. Außerdem, wie gesagt, wenn entsprechend die äußeren Bedingungen ungünstig genug sind, dann kann auch sowas passieren wie bei Scott Olsen, der überhaupt keine Vorerkrankung hatte. Der war Soldat, der ist vermutlich sogar überdurchschnittlich fit und trotzdem ist er schwer verletzt worden. Ja, ich möchte auch, passieren kann. Ich möchte auch nochmal an das Video von der FSA, was glaube ich 2009... Da muss ich einfach ein bisschen verantwortlicher mit diesem Gewaltmonopol, was mir verliehen worden ist, umgehen. Das ist ja wohl das Allermindeste, was man verlangen kann. Kennst du das Video von der FSA 2009, also Freiheit statt Angst, wo der eine... Das mit dem Typen in dem blauen T-Shirt? Ja, der mit dem Fahrrad, genau. Und mit dem Fahrrad, ja, natürlich kenne ich das. Also der wollte wirklich nur diskutieren und der hat dann so hart einen von den Polizisten auf die Nase bekommen, dass er danach, glaube ich, sogar gesundheitliche Probleme erlitten hat, ne? Also davon wüsste ich jetzt nichts, dass der längerfristige Schäden davon getragen hat, aber es kann auch sein, dass ich es einfach nicht weiß. Ja, also ich habe irgendwo gelesen, er hätte danach, hat er angeblich Probleme mit seiner Nase oder irgendwie sowas gehabt. Auf jeden Fall, der hat so heftig einen drauf bekommen, das sieht man auch in dem Video. Und das sind natürlich dann so diese Fails von Polizisten, die dann halt dokumentiert worden sind, wo man halt genau sieht, ja, dass man nicht unbedingt als Demonstrant immer eine Ausschreitung begehen muss oder eine Straftat begehen muss, damit die Polizei aktiv wird, sondern die hauen auch mal gerne einfach so drauf. Der FHA in Alex, der sagt hier gerade auch, ich kann aber auch krank sein und trotzdem demonstrieren gehen. Ich gehe auf eine Demo und nicht auf ein Schlachtfeld. Sehe ich auch so. Also ich finde nicht, dass man von vornherein davon ausgehen muss, dass es bei einer Demo zu massiven Ausschreitungen kommt oder zu massiver Polizeigewalt. Und der Chat meint auch gerade, wenn jeder Angst hat, auf eine Demonstration zu gehen, dann ist das Ziel der Polizei doch schon erreicht. Ja klar, natürlich, die versuchen den Leuten halt Angst zu machen. Das ist teilweise auch Einschüchterung. Ja, damit da wahrscheinlich von Anfang an nicht direkt so viele Leute hingehen. Oder ja, vielleicht erklärt sich dadurch auch dann zum Teil dieses Vorgehen gegen Pressevertreter, dass sich der nächste Journalist halt dann vielleicht dreimal überlegt, ob er überhaupt Bock hat, davon zu berichten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Frau an die Titten fasse oder so, dann sagt deren Kollegin, vielleicht habe ich überhaupt keinen Bock drauf, da gehe ich gar nicht hin. Und dann berichtet wieder keiner drüber und dann wird das Ganze totgeschwiegen, das kann ja sein. Richtig. Ja, hier kommen wieder Vergleiche mit zu schnell Autofahren, Beanbags und so weiter. Ja, gibt's denn noch Fragen zu den Themen, die wir heute in der Datensuppe hier bisher besprochen haben? Ansonsten würde ich langsam mal das Ende einleiten. Laxo hat hier gerade einen Link von Torrent Freak. Das ist halt ein britischer Student, der File-Sharing betrieben haben soll, an die USA ausgeliefert wird. Also zu dem speziellen Fall kann ich jetzt überhaupt nichts sagen, weil ich mich darum nicht bemüht habe bei uns. Das war nicht mein Artikel. Und ich kann auch nicht viel zu File-Sharing sagen. Nur so viel von mir dazu. Das britische Auslieferungsrecht ist tatsächlich nicht so ohne. Das wird auch derzeit sehr stark diskutiert, ob das überarbeitet werden soll. Man sieht ja auch schon an den Fällen Gary McKinnon, der besagte NASA-Hacker, oder auch Julian Assange, dass die Briten halt sehr großzügig sind mit der Auslieferung an die USA und das wird auch von vielen Leuten als halt sehr problematisch empfunden. Aber wie gesagt, mehr kann ich zu diesem Fall nicht sagen. Ich weiß nicht, Jackal, du vielleicht? Nicht wirklich. Gut. Müsste man. Also tut mir leid, dass. Kann man ja auch wieder bei der nächsten Datensuppe machen, wenn man ja, darüber mehr Informationen hat, ne? Ja. Okay, ja. Ich würde einfach mal sagen, soweit sind die Fragen ja beantwortet oder Fragen wurden auch gestellt. Jetzt geht es ja hier wirklich nur noch um My Little Pony und so weiter. Ja, sollen sie. So, ja, wenn noch irgendwelche Fragen sind. Denegiert meinte, ich sollte mich weniger mit Manning befassen und dafür MLP schauen. Ja, ich glaube, das wissen unsere Leser nicht so zu schätzen. Außerdem befassen sich schon sehr viele Leute mit MLP und viel zu wenige mit Manning. Also von daher. Ja, wir können ja mal eine Pony-Suppe machen. Aber dann natürlich nur mit den Wright Burns, weil Wright Burns ist ja Flatterschei, sagt er immer. Ja, genau. Okay, ja, die ganzen Sachen, die wir heute nicht vortragen konnten oder wo es halt spezielle Fragen gab, ja, die können wir ja bei der nächsten Datensuppe vortragen. Ist ja alles kein Problem. Ja. Ja, schade, dass der Burns heute nicht mit dabei war. Der hat irgendwie so ein bisschen... Der Bio-Nazi, der wird gleich gesteinigt. Der hat Ponywurst vorgeschlagen. Das ist, glaube ich, nicht nett. Ja, okay. Nee, gut, also ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Zuhörern, die heute zahlreich wieder eingeschaltet haben und sich unseren Content angehört haben. Ich bedanke mich bei Annika, dass sie wenigstens da war. Nein. Ja, ich habe auch keine Provider-Probleme. Ja, wie gesagt, mein Nachbar hat ja Kabel-TV. Da mache ich dem Riot keinen Vorwurf, außer dass er sich eventuell doch mal überlegen sollte, auf Kabel umzusteigen. was er ja bisher irgendwie noch nicht gemacht hat, leider. Weil da hätte er auch das Problem mit dem kleinen Upload nicht. Aber gut, nee, also ich bedanke mich, wie gesagt, bei allen Leuten, die eingeschaltet haben. Ich bedanke mich bei Annika, die mit dabei war. Und wir hören uns dann auf jeden Fall ja am nächsten Sonntag wieder um 19.30 Uhr bei der nächsten Datensuppe. Ja, ich bedanke mich auch bei allen Leuten aus der Schattenredaktion, insbesondere bei denen, die halt vorhin mit ihren Fragen das Ganze mitgestaltet haben. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn man nicht so ist, wie er ist, und nicht so sein, so sein möchte, möchte, nicht so werden, so werden, und die ganze Geschichte hier auf diesem Planeten einfach nur betrachtet, dann wird man auch, wenn man kein ist, sehr schnell Schluss kommen, dass es ohne dieses Menschen auf diesem Planeten einfach besser wird. Thank you.